Hey, hallo hier im Dicken Engel. Ich glaube zum 12. oder so Grillen der Grillsaison 14.2. Ich habe heute als echte Alternative zum Länderspiel Spanien-Holland den Michael Ebner hier, der gerne Generalsekretär werden möchte. Michael, erzähl uns doch mal eine Minute über dich selbst. Ja, 44 Jahre alt, so ein, ich nenne es immer akademischer Gelegenheitsarbeiter, also als IT-Freiberufler, aber auch so eine Firma für Schallpegelmessungen, ich schreibe Fachbücher, betreibe ein Internetforum, mal mehr dieses, mal mehr das. Und ja, ich habe dieses Jahr die Geduld verloren, die Geduld mit unserem Bufo, und dann aber nicht beschlossen, wie so manche andere das gemacht haben, dass ich jetzt mich an einem Shitstorm beteilige und Leute einfach sinnlos bashe, sondern ich habe beschlossen, okay, jetzt kandidiere ich mal. Wenn die Partei mich haben möchte, dann kriegt sie mich für ein Jahr. Wenn nicht, dann eben nicht. Da bin ich auch kalm sauer. Und hab da so eine Agenda. In einer Minute kriege ich die nicht unter, aber die ist ja auch im Wiki nachzulesen. Zu dieser Agenda werde ich dich jetzt gleich mal befragen, weil du hast schon angedeutet, du bist irgendwie unzufrieden. Wir werden auch gleich über die Aspekte dieser Unzufriedenheit, die ja auch von ganz vielen Leuten geteilt wird, reden. Mich interessiert jetzt erstmal, du hast dir eine richtig schwierige Zeit ausgesucht und in meiner Liste steht hier, du musst etwas vorhaben und ich möchte wissen, was. Ja, schöne Überleitung zu meiner Agenda. Ich habe im Wiki drei Punkte niedergelegt, die ich erreichen möchte. Das eine ist erstmal mehr Respekt. Und da habe ich gestern, ich krieg's jetzt nicht mehr wörtlich zusammen gehört, der Bufo muss von den Piraten respektiert werden. Nee, das würde ich andersrum sehen. Der Bufo muss sich so verhalten, dass er von den Piraten respektiert werden kann. Respekt ist aber jetzt nicht nur eine Geschichte zwischen Basis und Bufo, sondern auch untereinander. Da haben wir wohl in allen Ebenen noch viel Luft nach oben. Die zweite Geschichte ist die Transparenz. Könnte man auch unter Respekt subsumieren, aber ist mir so ein wichtiger Punkt, dass ich es als eigenen Punkt immer nenne. So Sachen wie jetzt als trauriger Höhepunkt, es gibt keine öffentlichen Vorstandssitzungen mehr, und das bei der Tradition, die diese in der Piratenpartei hatten, ist für mich ein ziemliches No-Go und war dann letztlich auch der Auslöser, dass ich mich zu dieser Kandidatur entschlossen habe. Wobei wir natürlich auch im Laufe des nächsten Jahres mal präzise definieren sollten, was meinen wir mit innerparteilicher Transparenz, was gehört dazu, was gehört nicht dazu, und dass das dann alles so ein bisschen verbindlicher fassen. So, die dritte Geschichte, die ich vorhabe, ist das Befördern der innerparteilichen Umgangsform, der innerparteilichen Diskussionskultur. Da werden wir leider sehr, sehr weit vorne oder unten, je nach Sichtweise, beginnen müssen, so wie wir erstmal andere Piraten, die anderen Strömungen angehören, nennen. Wir haben es ja zum Beispiel bei den Sinti und Roma gelernt, zumindest hoffe ich, dass das inzwischen alle gelernt haben, dass man die halt dann auch Sinti und Roma nennt und nicht mit einem traditionellen diskriminierenden Begriff belegt. Und so hätte ich das gerne auch innerparteilich, dass wir die Mitpiraten so benennen, wie sie selbst genannt werden wollen, und uns nicht möglichst diskriminierende Begriffe wie Feminazi oder sowas ausdenken. Das finde ich ganz schlimm. Insbesondere alle Kombinationen mit Faschist oder Nazi finde ich ganz schlimm, weil damit auch die historischen Verbrechen der Nazi oder auch leider noch aktuelle Verbrechen der Nazis völlig verharmlost und relativiert werden. Da hast du dir was vorgenommen. Also ich glaube, das mit den öffentlichen Bufo-Sitzungen, das wird bei möglichst wenig Anlass auch nicht so wahnsinnig schwer sein durchzusetzen. Aber wie stellst du dir vor, dass wir das Kommunikationsverhalten in der Partei mal wieder auf, sagen wir mal, den Kantschen Imperativ zurückspielen? Ja, der Kant'sche Imperativ oder der kategorische Imperativ ist ja immer so ein bisschen arg unkonkret und lässt viele Spielräume. Und wir sollten einfach einen Kodex, der deutlich präziser ist, gemeinsam erarbeiten. Ich sehe das auch nicht, dass der Bundesvorstand das Top-Down beschließt oder allenfalls als Provisorium, bis wir bei einem Parteitag oder mit einem innerparteilichen Meinungsbildungstool das mit Einbindung der Basis geschafft haben. Ansonsten sollte der Vorstand das anstoßen und moderieren. Wenn das präziser gefasst ist, dann kann man Verstöße dagegen auch besser ahnden, mit freundlichen Ermahnungen beginnend über die milden Ordnungsmaßnahmen, über die etwas heftigeren Ordnungsmaßnahmen als Ultima Ratio, auch der Parteiausschluss, wobei ich als ehemaliger Schiedsrichter auch sehr genau weiß, dass da hohe Hürden zu überspringen sind, dass das rechtlich sauber gemacht werden kann. Viele dieser Äußerungen, also wenn du jetzt über ein Forum oder einen Parteitag oder so reden würdest, könnte ich das sehr gut verstehen. Glaube ich, wären wir ziemlich gut in der Lage, uns auch wirkungsvoll gegen übergriffiges Verhalten zu wehren. Jetzt ist das Medium, in dem diese Übergriffe, glaube ich, im Moment sehr massiv vorgetragen werden, ist ein Medium mit sehr, sehr kurzen Nachrichten und insbesondere kein Parteimedium. Wie kriegen oder auch die privaten Blogs der Leute, in denen ja auch manchmal sehr, sehr, sehr harte Worte fallen, auch sehr deskriptive, wie kann man dort regelnd eingreifen? Also bei Twitter haben wir natürlich keine direkte Moderationsmöglichkeit, wie wir sie zum Beispiel in einem Forum oder auch teilweise auf Mailinglisten haben. Das schadet allerdings nicht, dass wenn Leute als Piraten erkennbar oder als Piraten twitternd irgendwelche Leute bashen, und zwar nicht nur bashen, sondern wirklich teilweise sogar auf Straftatniveau da beleidigen oder verleumden, das auch dafür kann es natürlich dann auch Ordnungsmaßnahmen geben. Und wie bekommen, also du hast gerade eben gesagt, wir wollen so einen moderierten Prozess haben, der uns dahin führt, ein bisschen kodifizierten, so eine Art Piratikette oder sowas zu entwickeln. Ich habe den Eindruck, dass die meisten Leute, also vor allem wenn ich persönlich mit denen rede, sehr wohl wissen, wie man sich benimmt. Und habe so ein wenig den Eindruck, dass das, was da gerade überbordet, dass das nicht Unkenntnis ist, sondern einfach Absicht. Kriegen wir das mit einem Kodex, der jetzt dann halt nur aufgeschrieben ist, in den Griff? Oder dient er dann nur sozusagen als Bußgeldkatalog? Ja, dass das so ausufert, hat ja auch den Grund, dass es de facto folgenlos bleibt. Es gibt ganz wenige Fälle, wo Piraten dann auch mal die Zivilgerichtsbarkeit bemüht haben. Aber das sind absolute Ausnahmefälle. Muss man sich auch fragen, ob das auch unbedingt das Mittel der Wahl ist oder ob wir solche Sachen nicht innerparteilich in den Griff kriegen sollten. Aber im Großen und Ganzen bleibt es ziemlich folgenlos. Also folgenlos im Sinne von direkten ahndenden Konsequenzen. Es bleibt natürlich nicht folgenlos in dem Sinne, dass das natürlich auch wieder Vorbildwirkung hat und andere dann halt zu ähnlichen Mitteln greifen. Und wir haben ja immer die Problematik, die Psychologie hat das sehr sauber herausgearbeitet. Das, was man selber tut oder das, was die eigene Gruppe tut, empfindet man immer als besser oder zumindest als nicht so schlimm, als was die anderen TM tun. Und so kommt man schnell in eine Spirale rein, die sich deutlich nach oben aufschaukelt. Wenn man dann schon auf vergleichsweise harm, also nicht auf harmlosen Niveau. Das ist jetzt nicht das, worauf ich hinarbeiten möchte, aber dass bei den ersten Überschreiten der Grenzen, wenn dann die Konsequenzen kommen, dann wird sich das auch nicht so aufschaukeln. Da bin ich mir relativ sicher. Dein Wort in Gottes Ohr. Das Ich würde jetzt ungern sofort in diesen Diskussionsstrang abtauchen, weil der uns, glaube ich, noch einen Moment länger in Anspruch nimmt und auch ein bisschen in die politische Diskussion hineingeht. Ich würde erst gern noch eine Spur von dem wissen, wie du dir die Piratenpartei vorstellst, sagen wir mal so in einem Zeitrahmen von 2, 3 Jahren. Und da gehört ja dann auch gehören Strukturen dazu. Und da gehört auch das, was du schon angeschnitten hattest, zwischen den Parteitagen was beschließen können dazu. Kannst du da so ein bisschen deine Vorstellungen umreißen? Beginnen wir mit dem letzten Punkt. Da ist ja im Moment dieser Glaubenskrieg zwischen Bio und SMV und beide sind letztlich nur drei Buchstabenkürzel, die mit Leben zu füllen sind. Und die eigentlichen Knackpunkte sind nicht, ob das irgendwie ständig ist, ob das eine Mitgliederversammlung ist und solche Geschichten, sondern in erster Linie, wie tun wir diesen Diskussionsprozess überhaupt organisieren. Wir schaffen es vergleichsweise gut, den Abstimmungsprozess technisch abzubilden. Wir haben aber quasi kein brauchbares Tool, um einen Diskussionsprozess so zu organisieren, dass wir im Prinzip das, was in der Piratenpartei an Know-how da ist, einfach aufaggregieren, um daraus die Argumente pro und contra herauszudestillieren und auf dieser Grundlage zu einer brauchbaren Entscheidung zu kommen. Die Abstimmergebnisse sind doch in einem erschreckend hohen Maße zufällig, teilweise auch so, dass Texte gar nicht gründlich gelesen werden. Wir erinnern uns vielleicht noch an diesen ersten Parteitag in Bochum, wo da so diese Formulierung reingekommen ist in einem Antrag mit den nationalen Identitäten, womit zu Recht einige Leute erhebliche Probleme hatten und wir haben dann mit gewissen Mühen das dann auch wieder rausbekommen. Dieser Text auch mit den nationalen Identitäten ist vorher mit sehr hoher Mehrheit deutlich mehr an Befürwortung als die erste Abstimmung damals auf dem Parteitag durchs Liquid gegangen und keinem ist es aufgefallen. Da kann ich nur sagen, okay, Text nicht sorgfältig genug gelesen. Also vor der Abstimmung nicht gründlich genug gelesen, in der Diskussionsphase nicht gründlich genug gelesen. So, da brauchen wir irgendetwas, womit wir diesen Diskussionsprozess brauchbar abdecken können. Und die zweite große Geschichte ist das Thema Delegationen. Ich bin grundsätzlich ein Freund von Delegationen, weil ich auch selber gar nicht die Lust habe, mich mit jedem Detail und jeder INI selber zu befassen. Auf der anderen Seite sehe ich, so wie es derzeit in Liquid Feedback gelöst ist, kommt das oder tendiert das immer zu sehr hohen Stimmgewichten von einigen wenigen, bis dahingehend, dass de facto ein Pirat alleine eine Abstimmung entscheidet. In Extremfällen, ich habe also kurz vor der Bundestagswahl, da okay, da war die Beteiligung dann auch nicht ganz so hoch, habe ich zwei Abstimmungen mit einem Stimmgewicht von knapp 60% habe ich daran teilgenommen. Das heißt, das habe ich nicht nur de facto, sondern auch formal selber entschieden und völlig klare Geschichte. Wenn die anderen dann merken, auf sie kommt es gar nicht mehr drauf an. Sie können stimmen, wie Sie wollen. Letztlich wird die Sache von einem anderen Piraten entschieden. Dann verlieren die die Lust und das haben wir auch den Effekt derzeit sehr deutlich zu erkennen, dass die Beteiligung an Liquid Feedback einfach sehr gering ist. Der Bio ist noch nicht so weit und von daher sollten wir da auch noch mal eine ergebnisoffene Diskussion führen, vielleicht zunächst so eine Art Kassensturz, wie weit ist der Bio, wie ist es absehbar, dass das jetzt eine Sache von wenigen Monaten ist, bis das in Betrieb genommen werden kann, oder haben wir da größere ungelöste Probleme? Wenn letzteres, dann sollten wir vielleicht auch noch mal ergebnisoffen diskutieren, ob wir da wirklich auf dem richtigen Weg sind, ob wir vielleicht nicht doch nochmal diese Entscheidung revidieren und auf ein bestehendes Tool zumindest als Provisorium überschwenken. Aber die eigentlichen Knackpunkte sind weniger, welches Tool verwenden wir, sondern erstens, wie organisieren wir die Diskussion? Zweitens, was machen wir mit den Delegationen? Das heißt, mit einem Generalsekretär Michael Ebner würde der BIO aktiv vorangetrieben. Würde zumindestens, also hängt natürlich davon ab, wie die Aufgabenverteilung im Vorstand sein wird, aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass das bei mir landet, insbesondere weil ich auch, BIO hat ja auch eine Offline-Komponente und ich habe ja auch so ein bisschen Erfahrung als Wahlleiter, insbesondere technische Wahlleitung. Von daher wäre das für mich nicht so ganz fachfremd. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass das bei mir landen wird und dann wird das mal energisch vorangetrieben. Einerseits zu schauen, wie weit sind wir bei den ganzen Softwaregeschichten. Auf der anderen Seite können wir die Offline-Geschichte, die Urnenabstimmung eigentlich schon jetzt in Betrieb nehmen. Ist dort die Entscheidungsordnung soweit konsistent, dass man damit arbeiten kann und im Prinzip so eine dezentrale Urnenentscheidung, wenn dann jemand fähiges technische Wahlleitung macht, ist relativ kurzfristig organisierbar. Natürlich ist es ein Kraftakt, natürlich ist es nicht einfach, aber es ist möglich. Und dann könnte man zumindest mal quasi durch Tätigkeit ein Statement setzen, ja, wir machen das jetzt mit der innerparteilichen Willensbildung abseits von Parteitagen. Das ist ja auch was, was viele Piraten dazu gebracht hat, einzutreten. Ich bin ja selber einer von denen. Und ich glaube auch in der öffentlichen Wahrnehmung durchaus präsent ist. Und das wurde ja auch nach Neumarkt irgendwie ganz komisch aufgenommen, als hätten wir da gar nichts. Also ich bin gespannt. Würden wir so ein Tool, wenn wir es denn hätten, um Diskussionen zu führen und um Entscheidungen zu treffen, einsetzen, vornehmlich um programmatische Weiterentwicklung zu betreiben oder vielleicht auch um die Basis stärker an der Arbeit des Bundesvorstands zu beteiligen? Das Experiment ist ein wissenschaftlich anerkanntes Verfahren zur Gewinnung von Erkenntnissen. Will heißen, probieren wir es doch einfach mal aus, wie gut das performt, wenn wir Entscheidungen, die im Moment der Bundesvorstand trifft, jetzt einfach mal mit so einem Tool und Einbeziehung von vielen mehr Piraten als diese 7, 8 oder wie viel da jetzt in Halle gewählt werden, durchzuführen. Und dann schauen wir mal, wie das performt. Die Piratenpartei sollte auch immer die Partei sein, die solche neuen Sachen einfach mal ausprobiert und entweder sie funktionieren oder sie funktionieren nicht. Erkenntnisgewinn entsteht auch daraus, dass wir mal sehen, okay, es funktioniert nicht, wir müssen einen Beschluss revidieren. Keine Angst davor, einfach mal mutig ein paar Sachen ausprobieren, solange es nicht so mutig ist, dass die Partei insgesamt dadurch gefährdet wird. Aber das sehe ich an dieser Stelle nicht weit davon entfernt. Und von daher würde ich sagen, einfach mal ausprobieren. Wenn es funktioniert, ist prima. Wenn es nicht funktioniert, schauen wir, müssen wir es anders machen oder taugt die Idee vielleicht generell nicht. Ich habe auch die Einschätzung, das ist meine persönliche Einschätzung, dass viele Piraten auch sich gar nicht mit jeder Bufo-Entscheidung selber befassen wollen. Sie wollen, dass dort die gewählten Leute handeln, aber sie wollen die Möglichkeit haben, jederzeit einen Vorgang an sich zu ziehen, sozusagen zur Chefsache zu machen und sagen, okay, Bufo, wir übernehmen jetzt als die Basis, als diejenigen, die in dieser Partei wirklich das Sagen haben. Ich glaube, du hast deine Ansicht in dieser Sache da durchaus klar gemacht. Trotzdem noch die zweite Komponente. Also viele Piraten sind im Moment auf dem Trip, dass Landesvorstände zum Beispiel auf der Bundesebene mit entscheiden sollten. Da wurde also ein Vetorecht gefordert für Entscheidungen größer 10.000 Euro und glaube, ein Länder- oder Piratenrat oder so, der dort dem Bundesvorstand in verschiedenen Spielarten zur Seite gestellt wird, da wurden Optionen diskutiert. Sind dir die bekannt? Und wenn ja, deine Meinung dazu interessieren? Ja, es ist mir jetzt nicht jeder Antrag und jede Variante bekannt, aber die grundsätzliche Geschichte, es wird ja auch häufig bei anderen Parteien gemacht. Dann gibt es sowas wie einen kleinen Parteitag oder Bundeshauptausschuss. In meiner früheren Partei, der ÖDP, gab es das ja auch. Ich habe da teilweise auch dran teilgenommen. Solche Delegiertengeschichten, auch wenn es über Landesvorsitzende geht, die sind dann auch so eine Art Delegierte, haben immer so ein bisschen das Geschmäckle, dass alle anderen dann mehr oder weniger ausgeschlossen sind. Das werden dann so Runden, wo man auch nur wirklich effektiv mitspielen kann, wenn man da schon länger dabei ist, die Leute auch auf einer persönlichen Schiene kennt. Ich glaube nicht, dass das ist, was wir in der Piratenpartei haben wollen. Fragen wir uns aber mal, wieso kommen denn jetzt gerade solche Ideen? Diese Ideen kommen deswegen, weil man mit einigen Entscheidungen des Bundesvorstands massiv unzufrieden war und rein überhaupt keinen Hebel gesehen hat, um diese zu revidieren. Und auch gesehen hat, solche Geschichten, wie sie in der Satzung stehen, mit Einberufung eines außerordentlichen Parteitags, jetzt zum Beispiel über eine Unterschriftenliste oder so, dass der Bundesvorstand, wenn er es drauf anlegt, das über viele Monate verprokrastinieren kann. Da müssen erst die Unterschriften geprüft werden. Dazu braucht man Leute, die müssen erst ausgeschrieben werden. Irgendwann hat man ein Ergebnis dieser Prüfung, dann sucht man in aller Gemütsruhe eine Halle für einen Bundesparteitag. Vielleicht sind dann zufälligerweise kurz vorher die Bundesbeauftragten für den Parteitag entlassen worden aus irgendwelchen vorgeschobenen Gründen. Da müssen die wieder ausgeschrieben werden. Ein Bundesvorstand, der es wirklich drauf anlegt, hat überhaupt keine Schwierigkeiten, so einen Parteitag über mindestens 12 Monate zu verprokrastinieren. Und so ein bisschen, wie das geht, haben wir ja jetzt gesehen. Der jetzige kommissarische Bundesvorstand hat das ja noch lange nicht auf die Spitze getrieben. Und da entsteht natürlich ein bisschen Verbitterung bei der Basis und natürlich auch der Wunsch, diesen Leuten in den Arm fallen zu können. Und dann kommen solche Ideen wie eben so ein Länderrat oder eine Vorständerunde oder was auch immer. Ich glaube, sobald wir die Möglichkeit haben, über ein Organ wie den BIO oder SMV oder welches drei Buchstabenkürzel es dann letztlich werden wird, und dann verbindliche Entscheidungen zu treffen, an die der Bundesvorstand auch gebunden ist. Ich glaube, dass ab diesem Moment, wo wir das wirklich praktisch nutzen können, das Interesse an solchen Gremien schlagartig nachlassen wird. Dankeschön, Michael. Ich erinnere alle, die jetzt zuhören, daran, dass so eine Befragung dazu dient, eine Idee davon zu bekommen, was der Kandidat so zu sagen hat. Zu diesem Fragenkomplex, was ist dein Projekt? Wie sollte die Piratenpartei in ein paar Jahren aussehen? Gibt es dazu Fragen am Saalmikrofon? Bitte nicht jetzt Bombergates machen und auch nicht jetzt, was ist Transparenz, sondern genau zu diesem Punkt, was ist dein Projekt? Robert. Ja, ich weiß nicht, ob ich da reinpasse, aber es hat Michael eben erzählt und mir kam das ziemlich suspekt vor, was er da eben erzählt hat zum Thema Nazi-Beschimpfungen oder auch Fem-Nazi-Beschimpfungen oder so hast du ausgeführt und das speziell damit begründet, dass das die Taten aus dem Zweiten Weltkrieg von der Nazi-Herrschaft relativiert. Also ich finde das einen völlig illegitimen Punkt eben gerade, sondern ich finde die Beschimpfung an sich, wie man das bei Katar zum Beispiel gesehen hat auf der Marina Kassel, das finde ich das Verachtenswerte. Es geht mir überhaupt nicht um den historischen Kontext und nirgendwo schließen sich auch historische Debatten dazu an. Also ich würde gerne mal konkret von dir wissen, wenn du schreibst, dass Nazi-Beschimpfungen ein No-Go sind in der Piratenpartei, wie stellst du dir das vor? Das hast du in Facher nicht wirklich beantwortet und auch auf der Südhessen-Konferenz, finde ich. Also, diese historische Verharmlosung ist ein Aspekt von mehreren. Natürlich mag ich es auch nicht, wenn Leute mit irgendwelchen Fremdbezeichnungen gedisst werden. Aber speziell diese Fremdbezeichnung finde ich besonders verwerflich aus eben dem genannten Grund. Das hat die Frage nicht beantwortet. Wie gehen wir damit um, wenn Leute diese Beschimpfung in der Piratenpartei vornehmen? Wie ausgeführt? Wir beginnen mit den einfachen Ermahnungen, schreiten weiter über die eher milderen Ordnungsmaßnahmen. Wenn das nicht hilft, gehen wir weiter zu den eher heftigeren Ordnungsmaßnahmen. Okay, vielen Dank. Ich hatte bei der einen oder anderen Befragung hier schon den Eindruck, dass die Bewertungsmaßstäbe dazu nicht so ganz klar sind. Wir haben ja aus, also jetzt um direkt an Robert anzuschließen, wir haben ja da, um es mal vorsichtig zu formulieren, Ausfälligkeiten aus allen Ecken dieser Partei, sowohl aus dem politischen Spektrum als auch aus dem Spektrum der möglichen Verhaltensweisen. Und die wären aber dann nach einem gleichmäßigen Standard zu messen. Ja, selbstverständlich. Das ist etwas, was mir auch ziemlich übel aufstößt, dass je nachdem, in welcher Strömung man sich gerade bewegt oder in welchem Landesverband Sachen, die ich als näherungsweise gleichwertig betrachten würde, die einen Sachen überhaupt keine Reaktion hervorrufen und bei dem anderen haut man gleich mit Ordnungsmaßnahmen drauf. Da hätte ich gerne den Gleichheitsgrundsatz, der das Grundgesetz ist jetzt zwar nicht direkt 1:1 verpflichtend für uns, aber als politische Partei, die auch ans Grundgesetz gebunden sind, sollten wir unsere Verhaltensweisen dann schon auch an den Grundrechten ausrichten und auch an diesem Grundrecht auf Gleichbehandlung und das gleiche oder sehr ähnliche Verhaltensweisen sollten dann auch gleich oder zumindest sehr ähnlich beantwortet werden. Danke, der Reithof Pali möchte, glaube ich, was sagen. Und zwar das, was in Zeile 11 steht. Heute bist du sehr ruhig, Reithof Pali. Solange er sein Mikrofon irgendwie unter Kontrolle bringt. Die Frage war, wenn wir ein elektronisches Tool verwenden, haben wir notwendig eine Diskussion in Textform. Aber manchmal denkt man vielleicht, Angesicht zu Angesicht könnte besser sein. Wie stehst du dazu? Natürlich ist Angesicht zu Angesicht deutlich besser. Wir haben diese Erfahrung bei den Sozialpiraten gemacht, wo wir von Anfang an die Linie vertreten haben. Leider ist in letzter Zeit etwas aufgeweicht, dass wir auf Mailinglisten in Mumble-Diskussionen vor allem Organisatorisches machen und die Sachdiskussion wirklich, wenn wir alle gemeinsam in einem physikalischen Raum sitzen. Und das hat sich außerordentlich bewährt. Die Schwierigkeit ist natürlich immer, solche Real-Life-Treffen kosten Zeit und Geld. Zeit für die Anreise, okay, mich nicht, ich habe eine Bahncard 100, ich komme innerhalb von Deutschland überall kostenlos hin, zumindest wo irgendwo ein Bahnhof in der Nähe ist. Aber die weit überwiegende Mehrheit der Mitglieder hat diese Chance leider nicht und wir wollen die ja auch nicht ohne Not ausschließen. Und die andere Geschichte ist, solche Sachen kosten Zeit. Da ist man mindestens einen Tag unterwegs. Oft sind unsere Treffen bei den Sozialpiraten auch zweitägig, also ein ganzes Wochenende. Viele Leute sind haben Familie, haben sich um ihre Kinder zu kümmern oder sonst irgendwelche Projekte und können sich das auch zeitlich nur sehr schwer leisten. Von daher grundsätzlich finde ich solche Real-Life-Treffen prima. Ich glaube aber, dass wir aus diesen genannten Gründen es nicht bringen können, das fast ausschließlich über Real-Life-Treffen zu machen. Dann habe ich den Corbinia-Mikrofon und danach den Gero. Hi Michael, ich habe eine Frage zu deiner parteipolitischen Vergangenheit bei der ÖDP. Ich finde die Partei ziemlich problematisch und ich wollte von dir wissen, warum bist du damals eingetreten und warum bist du dann ausgetreten und wie siehst du die Partei jetzt und wie sahst du die Partei damals? Also, ich bin eingetreten anno 88. Das ist das Jahr, wo ich das erste Mal wählen durfte zur Landtagswahl Baden-Württemberg und habe mir da so diverse Parteien angeschaut und darunter auch die ÖDP, weil dort einfach mal ein Flyer bei uns eines Tages im Briefkasten lag. Und dort war im Gegensatz zu den anderen Parteien, die immer gesagt hat, ja, Wirtschaft und Wachstum und mit uns wird das alles ganz toll und Arbeitsplätze, war dort in diesem Flyer von wegen, diese Wirtschaftsweise, die wir derzeit an den Tag legen, verkraftet unsere Umwelt nicht auf Dauer. Wir müssen mit weniger auskommen, wir müssen insgesamt bescheidener werden, weniger ist mehr. Und ich dachte mir, okay, eine Partei, die ein derart unpopuläres Programm nach außen vertritt, die muss es ernst meinen, sonst täte sie das nicht. Hab der dann erstmal meine Stimme gegeben, mich dann aber auch deutlich mehr damit beschäftigt. Das ging ja damals noch nicht über Internet, sondern man hat dort in Bonn bei der damaligen Bundesgeschäftsstelle Informationsmaterial angefordert, das man dann irgendwann bekommen hat. Dann wurde dort massiv auf Schriften von einem Herrn Kuhl Bezug genommen. Dann war ich dann auch noch so gründlich, habe mir in der Stadtbücherei dessen Buch Ein Planet wird geplündert besorgt, das jetzt nicht vollständig, aber zu etwa drei Viertel durchgelesen und dann entschieden, okay, das klingt in sich plausibel und geben wir dieser Richtung mal eine Chance. Dann irgendwann einmal auf der ersten Kreisverbandssitzung gewesen. Dort wurde kräftig über den damaligen Bundesvorstand abgelästert. Man sieht, Probleme mit dem Bundesvorstand. Es sind nichts, was es nur in der Piratenpartei gibt. Es ging damals darum, dass Herr Kuhl irgendwie auf seine alten Tage ein bisschen arg aus dem Ruder gelaufen ist und auch stark nationalistische Gedanken reingebracht hat, was zum Beispiel Peter Schröder, der damals im Bundesvorstand war und gleichzeitig im Kreisverband Ravensburg, also meinem Kreisverband, so die maßgebliche Person zum Beispiel nicht mittragen wollte, andere auch nicht. Die Sache ging so aus, dass dann Herr Kohl letztlich zurückgetreten, kurze Zeit später, also kurze Zeit, ein paar Monate später, auch aus der ÖDP ausgetreten ist. Das dauerte dann durchaus noch einige Zeit, bis man dann auch so einige andere problematische Parteimitglieder draußen hatten. Ich habe teilweise dort als Schiedsrichter im Schiedsgericht dann auch selber dran teilgenommen. Ja, wie sehe ich die Piratenpartei damals und heute? Die Piratenpartei ist Quatsch. Wie sehe ich die ÖDP damals und heute? Die ÖDP ist eine liberal-konservative Kraft, öko-postmaterialistisch von der Ausrichtung her, sagen uns die Politologen. Ich dort damals eher dem liberalen Flügel oder Spektrum oder Strömung zuzuordnen. Und somit, nachdem ich auch bei der Piratenpartei mich dem eher liberalen oder sozialliberalen Strömung zuordne, war da auch gar keine große Änderung in meiner politischen Einstellung maßgeblich, sondern ich habe die Piratenpartei über den Wahl-O-Mat kennengelernt. Im Vorfeld der Bundestagswahl 2009 habe ich dort einmal den Wahl-O-Mat ausgefüllt und dann festgestellt, auf Platz 1 ist nicht meine damalige Partei, die ÖDP, sondern die Piratenpartei. Habe mich dann mit dieser Partei intensiver beschäftigt, Programm gelesen, bin dann, bevor ich eingetreten bin, auch mal persönlich hin, habe mit den Leuten geredet, habe dort auf der, das waren damals in Berlin die sogenannten Breipot-Treffen, Breipot nach dem Namen der Kneipe, wo wir uns getroffen haben, und bin dort auf zwei Themen gestoßen, die ich schon in der ÖDP verfolgt hatte. Das eine war diese Basisdemokratie mit Hilfe elektronischer Tools, was ich damals in der ÖDP unter dem Schlagwort Computerdemokratie so ein bisschen angefangen hatte, aber auf sehr wenig Begeisterung gestoßen bin. Die andere Geschichte war das bedingungslose Grundeinkommen, was ich auch in der ÖDP ein bisschen angestoßen hatte. Dort hatte ich ein paar Mitstreiter mehr, aber so die Erfolgsgeschichte wurde auch das nicht. Und nachdem diese beiden Themen dort bei den Berliner Piraten deutlich mehr vertreten waren, haben die quasi bei mir offene Türen eingerannt. Ich hatte zunächst noch einmal einen Antrag auf Doppelmitgliedschaft gestellt, was der Bundesvorstand der ÖDP damals abgelehnt hat. Okay, dann habe ich halt meine Mitgliedschaft dort gekündigt, was letztlich auch die saubere Lösung war, weil so etwa 2 Wochen später wurde ich dann Leiter der Bundesgeschäftsstelle der Piratenpartei. Das hätte dann schon ein gewisses Geschmäckle gehabt, wenn ich da gleichzeitig noch in einer anderen Partei gewesen wäre. Und so war das dann durch die saubere Lösung. Beantwortet das deine Frage oder hast eine Nachfrage? Ja, beantwortet meine Frage durchaus, aber ich würde trotzdem noch gerne eine Nachfrage stellen, darf ich? Dein Verhältnis zu den Thesen von Herbert Kuhl ist mir jetzt noch nicht so ganz klar, weil du hast beschrieben irgendwie, dass du das Buch von ihm gelesen hast und das fandest du überzeugend. Aber ich finde es erstaunlich, dass du das gut findest. Also, der hat sich ja nicht erst später irgendwie rausgestellt als irgendwie ein Rechter, sondern der war damals ja schon einer offensichtlich. Also was hat dich damals an ihm gereizt und würdest du dich da heute davon distanzieren, davon, von seinen Thesen? Von welchen Thesen jetzt konkret? Er hat viel gesagt, keine Ahnung. Zum Beispiel hat er vorgeschlagen, Atombomben auf dritte Weltländer abzuwerfen, um das Problem Mensch zu lösen. Da muss ich dir widersprechen. Er hat in seinem Buch, ich glaube, es war Ein Planet wird geplündert, wo er davon ausgeht, dass... oder war es eins der späteren Werke, wo er davon ausgeht, dass im Prinzip die ökologische Katastrophe nicht mehr aufzuhalten ist, prüft er verschiedene Möglichkeiten, auch eher abwegige, verwirft sie dann aber. So zum Beispiel auch die Sache mit der Atombombe und kommt zu dem Schluss, okay, die ökologischen Schäden würden den Nutzen bei weitem übersteigen. Ich müsste jetzt nochmal die genauen Formulierungen nachschauen, um beurteilen zu können, ist das eine Geschichte, wo er nur sagt, okay, tun wir selbst abwegigste Gedanken mal durchprüfen, oder hat er das tatsächlich in Erwägung gezogen, so nach dem Motto, für den Fall, dass es etwas bringt, könnte man es tatsächlich tun. Das wüsste ich jetzt aus dem Kopf nicht mehr. Letztlich bin ich aber letztlich hat er diesen Gedanken, dass man das wirklich tun sollte, verworfen. Ich halte nichts davon, dieses Buch Ein Planet wird geplündert, das ist ungefähr 1000 Seiten. Das ist also ein ziemlicher Klopper, den jetzt allein von einzelnen Aussagen, die durchaus problematisch sein können und wahrscheinlich wenn man genau sucht, findet man sicher 100 problematische Formulierungen dort drin oder noch mehr. Man sollte dieses Buch allerdings im Gesamtkontext beurteilen, und es war halt einer der großen Meilensteine der Ökobewegung. Und ich meine, Herbert Kohl ist damals als einer von 3 Vorstandssprechern der Grünen gewählt worden. Wenn es wirklich so ein Rechter gewesen wäre damals schon, hätte er da sicher keine Mehrheit bekommen. Deine Fragen befriedigend beantworten, Frau Bienian. Naja, man könnte da ewig drüber reden, aber... Dann ja. Hatten wir mal einen dicken Engel da drüber. Ja. Ja, also kurz kleines Schlusswort. In diesen ganzen Geschichten bin ich auch nicht mehr so firm. Von 20 oder 21 Jahren in der ÖDP war gleichzeitig Herr Kuhl etwa 2 Jahre gleichzeitig Mitglied, danach war er ausgetreten, kurze Zeit später dann auch verstorben. Seit ungefähr dem Landtagswahlkampf 92 in Baden-Württemberg spielt der Name Kohl in der ÖDP eine sehr, sehr untergeordnete Rolle, zumindest in den Landesverbänden, wo ich mich bewegt habe. Lass uns nachher lieber ein bisschen mehr über die Politik der Piraten reden als über die ÖDP. Gero. Ja, schönen guten Abend. Vorweg erstmal danke fürs Grillen lassen. Du hast eben eine Sache zu Beo und SMV gesagt, die mich sehr irritiert hat. Du hast erklärt, dass der Offline-Teil zu BEO quasi sofort einsatzbereit wäre. Für die, die das nicht wissen, ich habe mich selbst als Antragsteller von der Totsatz-SMV in NRW durch die diversen Beschlussfassungen gequält, die wir da so haben. Entgegen deiner Aussage von eben habe ich aber keine brauchbare, vollständige Definition von einer Offline-Abstimmung gefunden, die man wirklich hätte benutzen können. Sonst hätte ich mir auch nicht die Mühe gemacht, das nochmal selber hinzuschreiben. Wie kommst du zu der Aussage, dass das auf einmal offline sofort einsatzbereit wäre? Vielleicht war diese Aussage ein bisschen mutig, weil ich die aktuelle Entscheidungsordnung nicht noch einmal durchgeschaut habe. Ich habe die letzte Entscheidungsordnung mal gründlich durchgearbeitet und größere Mängel festgestellt. Auf einer Unterseite meiner Wiki-Seite ist da auch ein entsprechender Text zu finden. Die Aussage möchte ich dahingehend verstanden wissen, dass eine Offline-Abstimmung organisatorisch in kurzer Zeit bewerkstelligbar ist und mit etwas gutem Willen glaube ich auch, dass man die Lücken, die die Satzungsregelung und die Entscheidungsordnung in der jetzigen Fassung durchaus haben mögen, durch so Sachen wie teleologische Auslegung schließen könnte. Da muss ich dann jetzt nochmal konkret nachfragen. Du hast gesagt, in kurzer Zeit. Kannst du das irgendwie quantifizieren? Also, wenn die Landesverbände einigermaßen mitziehen, dann würde ich sagen, innerhalb von 2 Wochen ist eine Offline-Abstimmung mit Urnen dezentral eigentlich organisierbar. Okay. Dann hatte ich eine Wissensfrage im Pad angekündigt, die ich da bewusst nicht so reingeschrieben habe. Ich würde dich einfach gerne fragen, ob du kurz aufzählen kannst, es reichen mir völlig die Stichworte, welche Anforderungen üblicherweise an Wahlen gestellt werden. Allgemein, gleich, geheim und irgendwas Viertes, wo ich jetzt spontan nicht auf den Begriff komme. Nachvollziehbar ist das Stichwort, was mir gefehlt hat. Okay. Wenn ich darf, schließe ich den dritten Punkt bei mir gleich an. Jupp. Themenwechsel. Du hast eben etwas zu deiner Agenda gesagt. Hast du auch eine Agenda bezüglich Mitgliederverwaltung in der Bundes-IT? Sind dir die personellen Engpässe und die da potenziell entstehenden Probleme bekannt? Also, Mitgliederverwaltung ist überhaupt nicht mein Schwerpunkt, ganz offen zugegeben. Ich habe nur mal hier am Rand damals in meiner Zeit in der Bundesgeschäftsstelle damit zu tun gehabt, aber damals hat man das auch noch nicht mit Sage gemacht. Dass ich mich da überhaupt traue, für diesen Posten anzutreten, liegt darin, dass es ja auch zwingend einen stellvertretenden Genzek geben wird. Wir haben mehrere starke Kandidierenden, die direkt aus dem klassischen Genzek, aus der klassischen Genzek-Tätigkeit auf Landesebene kommen, die mit Sage auch schon gearbeitet haben und die Aufgabenstellung oder die Aufgabenteilung im Vorstand würde sicher dann sein, dass ich mich um Mitgliederverwaltung gar nicht kümmern werde, sondern dass diesen Teil jemand macht, der da deutlich mehr dran ist. Genzek ist insgesamt ein Verwaltungsjob, da gibt es verschiedene andere Geschichten, angefangen von Bundesgeschäftsstelle, Bundesparteitage, die IT-Systeme, die rechtlichen Geschichten, die der Bundesvorstand zu betreuen hat, ist ja das ja alles Verwaltungstätigkeit und eigentlich Aufgabe der Generalsekretäre dort den eher politischen Ämtern im Bundesvorstand den Rücken frei zu halten. Und ich glaube, zu etlichen dieser Tätigkeiten habe ich eine gewisse Affinität. Ich bin jetzt mehrere Jahre Beauftragter für die Bundesparteitage, habe selbst knapp mal 1,5 Jahre die Bundesgeschäftsstelle geleitet, dadurch, dass ich auch mal ein Jahr am Schiedsgericht war, habe ich da auch so ein bisschen Ahnung, wie die Sache läuft und es wäre einfach naheliegend, dass ich eher solche Aufgabenfelder übernehme. Dann habe ich schon wieder eine Nachfrage. Ich sehe Mitgliederverwaltung schon als absolute Kern-Gensek-Aufgabe und bin da ein bisschen erstaunt. Wenn du sagst, du würdest das im Zweifel an einen Stellvertreter delegieren, wäre es nicht vielleicht geschickter, als Stellvertreter zu kandidieren, die Dinge zu tun, die du tun möchtest und dann die Mitgliederverwaltung den oder einen anderen Generalsekretär erledigen zu lassen? Auch das wäre durchaus eine Möglichkeit. Ich sehe das aber nicht so, dass die Mitgliederverwaltung das A und O ist. Und ich tue mir jetzt mal kurz einen nautischen Vergleich erlauben. Auf einem Schiff üblicherweise der Chief Engineer trägt die Gesamtverantwortung, der zweite Ingenieur hat die Verantwortung für die Maschine, der dritte Ingenieur für die ganzen Hilfsdiesel. So eine Geschichte könnte man ja durchaus im Bundesvorstand auch machen. Und letztlich ist Mitgliederverwaltung auf Bundesebene eine Sache, die wohl eher an Beauftragte delegiert wird. Ich halte auch gar nicht so viel davon, wenn der Bundesvorstand zu viel Tagesgeschäft macht, sondern da sollte sich Beauftragte für die einzelnen Sachen holen. Und Vorstandstätigkeit, zumindest im Bundesvorstand, sehe ich mehr als Managementaufgabe, als dass man da tatsächlich Hand anlegt. Da wiederum habe ich eine Nachfrage. Es gibt ja irgendwie immer noch 32.000 Mitglieder, von denen es eine erkleckliche Zahl geben dürfte, die nie jemand gesehen hat. Würdest du da mal ein bisschen schauen, wie viele Mitglieder wir eigentlich wirklich haben und auch mal gucken, wenn Mitglieder dabei sind, die irgendwie seit 4 Jahren nicht mehr in Erscheinung getreten sind, auch keine Beiträge mehr bezahlt haben, dass wir da was machen? Also ich bin ja stark für Ehrlichkeit in der Politik und zur Ehrlichkeit in der Politik gehören auch ehrliche Mitgliederzahlen. Es ist nicht das Maßgebliche, dass die mal jemand gesehen hat. Das braucht man dann vielleicht für die Akkreditierung bei Parteitagen und Meinungsbildungstools. Bei Parteitagen ergibt sich von selbst bei diesen Meinungs- oder genauer gesagt Willensbildungstools. Braucht man einfach mal eine Face-to-Face-Akkreditierung, dass wir dort keine Sockenpuppen reinkriegen. Ansonsten, wenn die Leute keinen Mitgliederbeitrag zahlen, egal ob sie früher irgendwann mal einen gezahlt haben oder nicht, dann werden wir dort einfach mal die Regelung, die wir inzwischen in der Satzung haben, die Möglichkeit, die zu streichen, dann auch nutzen. Das machen einige Landesverbände schon vergleichsweise vorbildlich und haben dann aufgrund eben, dass sie dort aufräumen, auch erfreulich hohe Zahlerquoten, aber halt nicht ganz so beeindruckende Mitgliederzahlen. Und bei den anderen Landesverbänden muss man es entweder mal ein bisschen anstupfen oder wir müssen da einfach mal auf Bundesebene eine Entscheidung treffen und dann bereinigen. So, Corbinian, hast du noch eine Frage zu diesem Projektdings? Weil ich würde jetzt gerne mal zur Politik übergehen, oder damit wir auch noch zur Amtsführung kommen. Weiß nicht, was du mit Projektdings meinst. Eine Frage wäre, hast du Leute, mit denen du gerne zusammenarbeiten würdest im Bundesvorstand? Gibt es Leute, mit denen wo du sagen würdest, nee, das geht auf keinen Fall? Oder würdest du sagen, ich kann mit jedem zusammenarbeiten? Mir ist halt wichtig, dass halt ein Bundesvorstand ein Jahr durchhält. Und ich traue dir das auch zu, aber vielleicht hast du da Präferenzen und ich würde auch gerne Namen hören, mit denen du besonders gerne zusammenarbeiten würdest und Namen vielleicht auch, wenn es gibt, von Leuten, die mit denen du überhaupt keine Lust hast, zusammenzuarbeiten. Der Themenkomplex käme so wie jedes Mal, Corbinian, gegen Ende der Befragung, aber wir können das auch jetzt vorziehen und müssen uns dann halt für später merken. Ja, nee, kann man auch später behandeln. Tut mir leid, ich wollte es nur gerade wissen. Ja, also ich habe relativ früh für mich beschlossen, dass ich über diese Frage, wer ist denn so mein Wunschkandidierender, gar nicht erst nachdenke. Ich war jetzt zwar bei der Piratenpartei noch nie in einem Vorstand, war aber in meiner vorigen Partei einige Male in einem Vorstand und es ist nie eine Wunschkonstellation. Das kann man sich von vornherein abschminken und die Aufgabenstellung lautet, mit der bestehenden Konstellation, so wie sie der Parteitag zusammengestellt hat, dann das Bestmöglichste machen. Und die Konstellation oder die Aufgabenstellung lautet auch für den Fall, dass dort zwei Leute nicht miteinander können. Ich sehe da jetzt gar nicht einmal so sehr die Problematik bei mir, weil ich da tendenziell doch eher offen für sehr viele Strömungen in der Partei bin und so mit dem Motto Leben und Leben lassen daran gehe. Aber es ist eine ziemliche Wahrscheinlichkeit, einfach aus statistischen Gründen schon, dass wir mindestens eine Konstellation in den Bundesvorstand reinkriegen, wo zwei Leute überhaupt nicht miteinander können. Und dann ist es auch Aufgabe der anderen Vorstandsmitglieder, das irgendwie so hinzubiegen, dass das nicht die Vorstandstätigkeit insgesamt belastet. Das habe ich in eigener Vorstandstätigkeit auch schon mal machen müssen. Es ist furchtbar nervig und aufreibend, aber sowas funktioniert. Dann lasse ich mir jetzt von Corbinian mal die Reihenfolge aufdrücken und möchte diese Frage aufnehmen. Da wurde den vorangehenden Vorständen der Rat gegeben oder die Anregung mitgegeben, sich externe Moderation zu bedienen, wenn es da irgendwie zu Spannungen kommt. Wie stehst du dazu? Also der Rat geht ja nicht nur externe Moderation, sondern auch Mediation. Das ist eine Geschichte, die natürlich auch Geld kostet, nicht zu knapp, wenn es wirklich jemand Professionelles sein soll. Ist aber immer noch billiger, als wenn wir einen weiter außerordentlichen Bundesparteitag brauchen, weil ein Vorstand auseinanderfliegt. Meine Devise wäre immer, sobald ein Vorstandsmitglied sagt, wir brauchen das jetzt, dann brauchen wir das jetzt und nehmen das Geld in die Hand. Wenn keiner sagt, wir brauchen das jetzt, dann müssen wir da nicht ohne wirklichen Anlass Geld raushauen. Soll's können. Eine Rückfrage dazu. Nur, dass ich dich richtig verstanden habe, dass das für dich eine Selbstverständlichkeit ist, dass es dann jemand Externes ist, weil wir ja auch schon Fälle hatten, jetzt auch in Landesverbänden, wo dann solche moderierenden Gespräche zwischen Dollar-Personen durch irgendwelche LAFO-Mitglieder oder andere Mitglieder oder so geführt wurden, was ich persönlich nicht für unbedingt immer sinnvoll halte, aber habe ich dich richtig verstanden dann eben, ne? Das hängt von der Konstellation ab. Wie gesagt, jemand Externes zu holen, insbesondere wenn das ein wirklicher Profi ist, ist eine Geldfrage. Und wir haben im Moment nicht die wirklich großen finanziellen Ressourcen. Von daher, wenn es absehbar ist, dass das mit einem klärenden Gespräch, wo vielleicht ein oder zwei weitere Vorstandsmitglieder, die da geeignet sind, dabei sind, dann kann man das auch erstmal so versuchen. Ich habe solche Gespräche jetzt nicht im Parteiumfeld bei den Piraten, aber mal bei einem Theatersommer gehabt, wo man mich dazu geholt hat oder hinzugebeten hat, weil ich da als jemand, der üblicherweise sehr besonnen agiert, bekannt war. Solche Gespräche sind natürlich auch nicht die reine Freude, aber wenn dadurch Konflikte deeskaliert werden können, dann macht man das natürlich. Wenn es absehbar ist, dass sowas funktionieren könnte, dann würde ich dem auch eine Chance geben, würde gegebenenfalls, wenn man der Ansicht ist, ich könnte da was Positives bewirken, mich dem auch nicht verweigern. Aber das bedingt natürlich, dass beide Seiten oder beide Betroffenen mit dieser Lösung auch durchaus einverstanden sind und wenn die aber lieber jemand Externes hätten oder wenn zumindest einer lieber jemand Externes hätte oder jemand anderes, dann mache ich das natürlich nicht und gegebenenfalls muss man dann auch mal Geld in die Hand nehmen. Okay, danke für die Erläuterung und danke auch, dass du nochmal darauf hin, also diesen Aspekt mit dem Finanziellen und ja, ich bin insgesamt bei dir. Danke. So, dann lass uns jetzt mal das Lager wechseln und ein bisschen über Politik reden. Wir haben ja gesehen, dass jedes Amt im Bundesvorstand politisch ist und das sagen inzwischen eigentlich auch alle Kandidaten. Wenn du da eine andere Meinung hast, werde ich das bestimmt gleich von dir hören, aber wo würdest du dich denn politisch verorten und wo würdest du die Piraten vor allem politisch verorten? Nein, ich tue da jetzt nicht widersprechen. Natürlich sind alle Vorstandsämter politisch. Ich halte das Schlagwort von dem verwaltenden Vorstand für eine Lebenslüge der Piratenpartei. Der passende Begriff wäre ein inhaltlich nicht arbeitender Vorstand. Also nicht so wie in anderen Parteien, der Vorstand macht den Leitantrag und die anderen dürfen da noch Änderungsanträge dazu machen, also keine solche Top-Down-Geschichte, sondern Programmarbeit rein bottom-up. Das war das letztlich, was gemeint war mit diesem Begriff verwaltender Vorstand. Das war einfach ein unpassender Begriff, wie wir ihn in der Piratenpartei auch an anderer Stelle haben. So, wo würde ich mich verorten? Ich habe auf meiner Kandidatenseite dort dieses politische Profil mal ausgefüllt, weil ich es schwierig finde, mit so Einwortbegriffen, die jeder wieder anders auslegt, zu argumentieren. Dieses politische Profil ist natürlich auch nicht der Weisheit der letzte Schluss, aber schon einmal deutlich besser als solche Schlagworte. Wer solche Einwortbegriffe braucht, der darf mich gerne als sozialliberal verorten mit aller Problematik, die da dranhängt, weil das eigentlich schon ein anderweitig besetzter Begriff ist, aber im Moment habe ich noch keinen, der wirklich A, besser ist und B, auch einigermaßen etabliert. Ich denke im Moment auch so an partizipativ rum oder an liberal-solidarisch, aber das sind jetzt keine Begriffe, womit so wirklich jeder gleich weiß, was gemeint ist. Wo würde ich die Piraten verorten? Wir haben zwei Hauptströmungen, die sich als Selbstbezeichnung einerseits sozialliberal bezeichnen würde, zum anderen, sagen wir mal, linksprogressiv. Da gibt es auch einige Spielarten und dann gibt es durchaus auch noch ein paar andere, aber diese beiden Strömungen sind die Hauptströmungen. Ich schlage auch stets vor, wir sprechen nicht von Flügeln, sondern von Strömungen. Flügel sind was Starres. Der eine Flügel ist bei einem Vogel, bei einem Flugzeug zum Beispiel links, der andere ist rechts und nie wechselt eine Feder oder eine Turbine vom einen Flügel zum anderen. Und die Strömung, das ist eher was Flexibles und das ist das, was ich bei der Piratenpartei haben möchte, dass bei der einen Sachfrage sind wir irgendwo kontrovers und bei der nächsten Sachfrage sind wir wieder auf einer Seite. So muss das letztlich funktionieren. Ich möchte nicht diese Verknöcherung haben über starre Flügel. Du hast gerade gesagt, da gibt es aber schon zwei Strömungen. Ich würde jetzt gerne zwei Fragen anschließen. Die erste Frage ist, du fühlst dich inhaltlich, hast du gerade gesagt, einer Strömung zugehörig. Im Umgang mit der jeweils anderen Strömung gibt es ja unter den Piraten ein breites Meinungsfeld zwischen von denen müssen wir uns trennen bis zu, die sind ganz, ganz wichtig und die müssen unbedingt mitgenommen werden, auch wenn es dann viele Kompromisse gibt. Und mich würde interessieren, wo in diesem Spektrum würdest du dich wiederfinden? Ganz am integrativen Rand. Also in der Hinsicht bin ich fast schon ein Extremist. Vor dem Hintergrund von zwei Gedanken. Zunächst einmal, wir haben in Deutschland die 5%-Hürde auf Bundes- und Landesebene. Ich finde diese 5%-Hürde nicht toll, aber sie ist nun mal ein Fakt. Wenn wir die Piratenpartei entlang dieser zwei Hauptströmungen spalten, haben wir zwei Teile, die für sich nicht in Anführungszeichen lebensfähig sind. Natürlich können die als Partei fortexistieren, auf kommunaler Ebene noch so den einen oder anderen Erfolg erreichen, aber auf Bundes- und Landesebene hat man damit ausgespielt. Schon deswegen sind wir aus rein strategischen Gründen auf Gedeih und Verderben aufeinander angewiesen. Und wenn wir wirklich Politik machen wollen, müssen wir das auf Bundesebene machen. Schon auf Landesebene kann man nicht mehr allzu viel reißen bei den Themen, die wir haben. Und auf Kommunalebene ist das letztlich Flickschusterei bei allzu sehr ausgeplünderten Kassen, jetzt nicht in allen, aber bei den allermeisten Gemeinden. Das ist nur noch Reparaturbetrieb von dem, was oben auf Bundesebene und auf Europaebene versaut wird. Von daher ganz klare Geschichte. Wir müssen, wenn wir was erreichen wollen, wenn wir unser Programm wirklich durchsetzen wollen, müssen wir auf Bundesebene wirklich mitspielen. Und dazu müssen wir über 5%. Das ist im Moment einfach ein Fakt. Die andere Geschichte ist, dass ich es auch für sehr, nennen wir es mal, inhaltlich befruchtend finde, wenn wir auch sehr kontroverse Meinungen haben. Das ist nicht immer ganz einfach, das muss man auch aushalten können. Und da lade ich dazu ein, auch ein bisschen mehr nach der Devise Leben und Leben lassen zu verfahren. Ich habe auch mal einen entsprechenden Text dazu geschrieben, der leider nicht die erhoffte Resonanz hatte, aber vielleicht kommt das noch. Wir haben also inhaltliche Arbeit, wenn sie in einem sehr schmalen politischen Spektrum gemacht wird, ist immer irgendwo sehr uninspirativ. Lasst uns wirklich bunt sein, lasst uns sehr kontroverse Meinungen aufeinanderprallen. Meine Idealvorstellung ist, an einem Tisch sitzen ein Liberaler, ein Bürgerlicher und ein klassisch Linker und diskutieren über die Zukunft des Sozialstaates und was dabei herauskommt, ist zum Beispiel ein BGE. So stelle ich mir das vor. Und ich habe zum Beispiel, also die besten Geschichten bei den Sozialpiraten kommen zum Beispiel dann raus, wenn Johannes Ponader als klassischer Vertreter so der linksprogressiven Strömung und ich als in der Wolle gefärbter Liberaler miteinander diskutieren und wir die Aspekte aus unserem Blickwinkel ergänzen. Und solange diese Diskussion mit gegenseitigem Respekt geführt wird, kommt eigentlich auch immer was Brauchbares dabei raus. Michael, wir sehen gerade eben in dem Befragungspad eine Diskussion, die mit sehr viel gegenseitigem Respekt geführt wird. Ich habe ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass die wahre Front durch die Partei nicht unbedingt zwischen den von dir jetzt ausführlich besprochenen liberalen, eher linken Gedanken läuft, sondern eher genau dort, wie man miteinander umgeht und vor allem, wie man mit dem umgeht, der aus der anderen politischen Strömung stammt. Hier im Bett erleben wir das ja gerade live, aber wie gehen wir mit Leuten um, die da, sagen wir mal, die Aggression reinbringen? Ja, da ist natürlich immer die Frage, welches Maß an Aggression. Da muss man meiner Ansicht nach differenzieren. Wenn Politik mit Leidenschaft gemacht wird, dann schießt auch mal jemand übers Ziel hinaus. Dazu gehört dann, dass er das dann auch einzieht, sich dafür entschuldigt und dann ist das hoffentlich dann auch erledigt und vergessen. So wie man auch andere Fehler, wenn jemand einen Fehler eingesehen hat und dafür um Verzeihung gebeten hat, dann würde ich sagen, Schwamm drüber, ob das jetzt der Fall Anne ist oder man erlebt es ja auch wieder, manche Leute scheinen ja gewillt zu sein und wild entschlossen, Jens die Sache mit dem leeren Stuhl, der einst auf seinen Grabstein meißeln zu wollen, ich finde sowas lächerlich. Also Menschen machen Fehler, in Eifer des Gefechts einer leidenschaftlichen Diskussion schießt man mal auch übers Ziel hinaus, manche mehr, manche weniger, daraus sollte man kein Drama machen, sondern die Leute dann mit Ruhe und Geduld wieder einfangen. Es gibt allerdings auch einige Leute, die notorisch querschießen. Wir haben das auch bei den Sozialpiraten. Ich muss jetzt, glaube ich, keine Namen nennen. Schwierige Geschichte und ich weiß als ehemaliger Schiedsrichter, die Anforderungen für einen Parteiausschluss sind sehr hoch und manche bekommt man auch nicht mit den anderen Ordnungsmaßnahmen gegriffen. Dann muss man halt zu solchen Mitteln greifen wie moderierte Mailinglisten und solche Sachen. Es gefällt mir nicht. Ich würde es gerne auch anders lösen können. Ich sehe aber keinen Weg. Also wenn es so weit geht, dass Einzelne oder einige wenige in einer Gruppe das konstruktive Arbeiten wirklich unmöglich machen und es sind auch immer dieselben, dann müssen auch mal Konsequenzen gezogen werden. Michael, weil hier schon die Gates durch die Timeline laufen, sollten wir das mal an ein paar konkreten Beispielen betrachten, wo da politische Emotionalität übergeschäumt ist und Ich würde gerne eigentlich in Bochum anfangen, wo ein Stück Dekomaterial die Wellen hat hochschlagen lassen. Wie hast du das erlebt und wie würdest du aus einem Bundesvorstand heraus dort handeln? Oder was würdest du tun, um möglicherweise das zu verhindern, was dann in der Realität passiert ist? Ja, wie habe ich das erlebt? Sehr am Rande in Bochum. Ich war dort beauftragt mit der technischen Wahlleitung, nachdem der Parteitag sich für ein Wahlverfahren mit 2 Wahlgängen entschlossen hat, war ich ziemlich am Rotieren. Die Sache war auch ziemlich knapp, dass wir das überhaupt bis 18 Uhr am Sonntag durchgekriegt haben. Herzlichen Dank nochmal an den Parteitag, dass er das entgegen meines Rates so beschlossen hat. Ich habe davon ganz kurz mitbekommen, dass hinter der Bühne der Florian Boko als Versammlungsleiter kurz mir was gesagt hat. Da hängen irgendwelche Fahnen, Dennis hat ein Problem damit und er habe ihm gesagt, es dürfe alles aufgehangen werden, was nicht dem Grundsatzprogramm widerspricht. Das hörte sich jetzt nicht grob unvernünftig an, und wenn Dennis mit irgendwas ein Problem hat, ist nicht immer gerade akuter Handlungsbedarf, um es mal so zu formulieren. Und ich habe mich meiner wirklichen Aufgabe bei diesem Parteitag wieder zugewandt und habe nach dem Parteitag dann Blogs gelesen, Fotos gesehen und war ziemlich verärgert, eigentlich maßlos verärgert. Warum? Zunächst einmal, das ist nicht nur irgendwie ein Dekomaterial. Fahnen symbolisieren Gemeinschaften. Wir hatten gestern die Aussage, ich glaube, es war gestern, ich habe es heute auf der Aufzeichnung nachgehört, weil ich gestern eine eigene Mumble-Sitzung hatte für die GO, wie Ali dazu gestanden hat, wo er gesagt hat, die deutsche Fahne schützt ihn als schwulen Türken. Natürlich schützt ihn nicht die Fahne selber, sondern die Fahne symbolisiert ein Land, ein politisches System, eine inzwischen Gott sei Dank gefestigte Demokratie, die ihn in seiner Situation schützt. Und andere Fahnen symbolisieren andere Gruppen. Und die Gruppe der Piratenpartei symbolisiert die Piratenfahne. Und wenn dort andere Fahnen gehangen wären, zum Beispiel ein durchgestrichenes Hakenkreuz als Abgrenzung von Rechtsextremismus, überhaupt kein Problem. Ich glaube nicht, dass da irgendein Pirat wirklich gemeckert hätte. Wenn da die Pirantifa-Fahne gehangen hätte, als Symbol des antifaschistischen Widerstandes innerhalb der Piratenpartei, okay, aber es hing die Fahne mit in der Front die rote Fahne, dahinter die schwarze, also führend für die Sozialisten. Das heißt, das Orange der Piraten ersetzt durch das Rot der Sozialisten, und das ist im Prinzip eine andere inhaltliche Ausrichtung, und zwar eine andere inhaltliche Ausrichtung nicht darüber, dass man einen Programmantrag stellt und dort schaut, ob er die Zweidrittelmehrheit bekommt, sondern einfach durch eine solche Aktion. Und wir haben auch in Bochum bei dem vorigen Parteitag wirtschaftspolitische Grundsätze fürs Grundsatzprogramm beschlossen, und die decken sich auch nicht mit der anderen Fahne, die da hing, der anarcho-syndikalistischen. Von daher auch die Aussage von Flo Bokor, von wegen alles, was nicht gegen das Grundsatzprogramm verstößt, darf da hängen. Sehe ich jetzt nicht ganz so. So, das war ja nur die erste Geschichte. Die zweite Geschichte war, dass das einfach so aufgehängt wurde und der Versammlungsleiter dann entschieden hat, das bleibt so hängen, solange da kein Antrag kommt, von wegen das wieder abzuhängen. Jetzt muss man wissen, es gibt keinen GO-Antrag auf Abhängung von Fahnen. Das heißt, man müsste einen sonstigen Antrag stellen. Der ist dann erstmal nur gestellt, nicht auf der Tagesordnung. Dann müsste man einen Antrag auf Änderung der Tagesordnung stellen. Nach 15 Uhr, nach der damaligen GO, wäre das gar nicht möglich gewesen. Also gegebenenfalls auch noch einen Antrag auf Änderung der GO, um diese 15-Uhr-Regelung rauszunehmen. Alternativ, wir sägen den Versammlungsleiter ab und hoffen, dass ein neu gewählter Versammlungsleiter diese Sachfrage anders entscheidet. Man hätte also ein ziemlich großes Fass aufmachen müssen und das war auch schon absehbar. Wenn wir dieses große Fass aufmachen, dann kriegen wir die Wahl der Europaliste mit diesen zwei Wahlgängen, für die wir uns entschieden haben, kriegen wir so nicht durch. Das war eigentlich jedem, der so ein bisschen prognostizieren kann, eigentlich klar. Und ich habe im Nachhinein auch von mehreren Piraten gehört, sie hätten eigentlich gerne einen Antrag gestellt, haben es aber ob diese Umstände dann eigentlich gelassen. Und da haben wir also nicht nur die Situation, dass das Aufhängen der Fahnen mit einer ganz anderen Ausrichtung als eigentlich der Piratenpartei bitteschön dann Opt-in statt Opt-out zu machen wäre, dann zusätzlich noch Opt-out wäre mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden gewesen. Das ist zumindest mal eine Machtdemonstration, um nicht das, den Begriff Machtmissbrauch des Versammlungsleiters in den Wort zu nehmen, in den Mund zu nehmen. So, und die dritte Geschichte, die hinzukommt, man hätte ja sowas bringen können und dann nach dem Parteitag dann irgendwo einen Blogpost schreiben können, sorry, ich bin hier übers Ziel hinausgeschossen, war mein Fehler, ich übernehme dafür die politische Verantwortung, wird nicht wieder vorkommen. So ein Blogpost gab es dann auch nicht, sondern ein Text mit Lasst euch Eierstücke wachsen. Die vierte Geschichte, die da drauf kommen, war, dass der Bundesvorstand sich zu dieser Sache gar nicht verhalten hat, dieses Verhalten de facto dann gedeckt hat und in dieser Kombination von diesen vier Punkten ist das einfach kräftig eskaliert. Das war absehbar, dass das eskaliert. Die Leute, die so gehandelt haben, haben das billigend in Kauf genommen. Ich unterstelle den Handelnden nicht Naivität oder dass sie die GO nicht gekannt haben oder so. Glaube ich einfach nicht, sondern das war einfach eine Provokation. Ich weiß nicht, mit welchem Hintergrund, wahrscheinlich nicht in der Absicht, mal den sozialliberalen Flügel oder die sozialliberale Strömung mal kräftig aufzuwecken, dass die mal sich zu Wort meldet, sondern vielleicht hat man sich einfach verschätzt und hat gehofft, dass da einige Leute einfach still und klammheimlich die Partei verlassen werden. Ich weiß es nicht, das ist jetzt wilde Spekulation, aber das Endergebnis war einfach, dass wir mit denkbar schlechter Motivation und Ausgangslage und fehlende Geschlossenheit in diesen Europawahlkampf gegangen sind. Und das war der erste oder vielleicht auch der zweite Schritt, wenn man als ersten diese Presseerklärung zu den Demos in Hamburg nimmt, die auch schon auf Unmut gestoßen sind, dann war es zumindest der zweite große Schritt auf dem Weg dieser Spirale in die Eskalation. Dann gab es ja noch ein bisschen mehr Eskalation. Vielleicht können wir das Thema Bombergate und Orga-Streik mal kurz berühren. Möglicherweise aber etwas kürzer als das, weil hier wurde zum Beispiel in den Chat schon gepostet, wer gegen Anne ist, muss ein Nazi sein oder irgendwas von dieser Art. Und auf der anderen Seite gibt es ja Leute, die sagen, den Orga-Streik, das ging ja gar nicht, weil das wäre ja ein Sakrileg gegen die Ehre des Admins. Und das sind ja so weitere Stufen auf dieser Eskalationsleiter, die ja, wo man ja gar nicht mehr so richtig weiß, wie man da aussteigen könnte. Wie würdest du als Bundesvorstand in solchen Situationen reagieren? Zunächst einmal möchte ich jetzt kurz dieses kurz wegdiskutieren, weil einen wesentlichen Anteil an dieser Eskalation hat, dass man einfach kurze Statements rausgehauen hat, 140 Zeichen Begrenzung und manche Sachverhalte bedürfen einfach ein paar Worte mehr, um insgesamt konsistent und angemessen antworten zu können. Darf ich auch ein bisschen länger reden? Ja, dann würde ich dich bitten, die beiden Fragen, die der Marx ins Pad geschrieben hat, bei der Gelegenheit zu berücksichtigen. Da fragt auch, wie du zum Bombergate stehst, betont aber auch den Aspekt, dass in dem Zusammenhang ja die Anne sehr, sehr hart angegangen wurde und auf dem teilweise auch in einem Duktus aus dem rechten Spektrum. Ja. Weiß nicht, wie der Name, der da steht, jetzt damit, was der damit zu tun hat. Und vor allem auch diese Frage, dass dann auf eine Provokation hin dann tatsächlich Körpereigenschaften lange diskutiert wurden und in der Öffentlichkeit gewälzt wurden, diese Dinge mal im Zusammenhang zu beleuchten. Das ist dann schon fast so ein kleiner Blogpost wahrscheinlich, wenn du das mal gegeneinander abwägst. Machen wir das mal aus Sicht eines Bundesvorstands. Also Anne hat ja selber eingeräumt, dass das wohl ein Fehler war, diese Aktion in Dresden. Ich komme zu keinem anderen Ergebnis. Es war meiner Ansicht nach auch kein allzu schwerer Fehler. Wenn das irgendein Mitglied gemacht hätte, hätte ich gesagt, okay, ist halt eine bunte Truppe. Meins wäre es nicht, aber leben und leben lassen. Wenn auch nur Kommunalabgeordnete der Piratenpartei, wünsche ich mir so ein Verhalten nicht. Jetzt stand sie halt auch noch auf einem Platz 5 der Europaliste. Aber wie gesagt, sie hat es ja auch schon selber als Fehler eingeräumt und das war der harmlosere Fehler in dieser ganzen Geschichte. Dass der Bundesvorstand vergleichsweise spät sich zu Wort gemeldet hat, hat man mir dadurch erklärt, dass die gerade in anderen Sachen waren und alle ehrenamtlich und so weiter. Und ja, das kann einmal vorkommen. Ich habe jetzt für das kommende Jahr die Möglichkeit, kein Großprojekt mehr anzunehmen und das, was ich bei meiner Firma, wo ich als Freiberufler war, bis Ende Mai dort an Zeit aufgewandt habe, etwa 30 Stunden die Woche so im Schnitt, dann in so eine BUFO-Tätigkeit zu stecken. Und ich halte das auch für notwendig, dass man viel Zeit hat, weil sonst solche Sachen immer aus dem Ruder laufen. Aber ich würde da wohl einer von ganz wenigen Privilegierten sein, die das so tun können. Die anderen werden ihren Brotjob weitermachen und da hat man nicht einmal schnell alle in einem Mumble und keine Linie absprechen, dass da vergleichsweise spät reagiert wird, ist sehr ärgerlich, wird sich aber nicht immer vermeiden lassen. Der erste wirklich große Fehler war dann diese Erklärung des Bundesvorstandes in Kombination mit dem Statement von Anne hintendran. Und derjenige, also ich habe mich vorher an dieser Diskussion über Körpermerkmale gar nicht beteiligt, habe da auch nicht nachgeschaut oder so, weil ich für sowas auch überhaupt keinen Blick habe und das finde ich auch irgendwo geschmacklos, aber ich habe dieses Statement von Anne gelesen und habe es gelesen als de facto Eingeständnis, so nach dem Motto, ich kann es ja eigentlich nicht zugeben aus Gründen, aber ich verteidige jetzt schon einmal mein Verhalten da und jeder, der für irgendwie 10 Cent Textverständnis mitbringt, hätte das eigentlich auch so lesen müssen. Es ist mal schlechthin unverständlich, wie das auf die Webseite gelangen konnte. Da müssen doch Leute das erst gelesen haben und spätestens dann hätte jemand die Notbremse ziehen müssen, sei es das verantwortliche Vorstandsmitglied, sei es irgendjemand aus unserer Servicegruppe Presse, sei es dort die bezahlten Leute, die wir haben und sagen müssen, okay, das kommt sofort wieder runter und wir schauen mal, wie wir diese Kuh jetzt vom Eis bekommen. Dass man dann bei dieser Linie noch mehrere Tage geblieben ist und da auch die Pressesprecherin die Presse hat belügen lassen in der wirklich absurden Annahme, das sind keine Profis und man könnte sie so veralbern, kann ich nicht nachvollziehen. Sorry, fehlt mir eigentlich jegliches Verständnis dafür, aber nun ja. Und der Höhepunkt oder ja das traurige Ende dieser Geschichte war dann ein eine Vorstandssprechstunde am Montag drauf, wo Thorsten so in gefühlt mindestens ein Dutzend Mal gesagt hat, ja, ist schwierig und Anne hat uns belogen. Ja, formal gesehen hat sie das, aber sie hat das auch auf einer Art und Weise getan, wo man ihr hätte nicht glauben dürfen, wo man das hätte merken müssen und nie so agieren können. Von daher würde ich mich auch dagegen sperren, da zu großen Ordnungsmaßnahmen zu greifen. Ich meine, grundsätzlich, wenn die Partei belogen wird, dass der allererste Parteiausschluss in der Piratenpartei, an dem ich damals auch mitgewirkt habe als Schiedsrichter, ging mit der Begründung, die damalige Aufstellungsversammlung wurde von dem Mitglied belogen. Wir haben da also einen Präzedenzfall. Aber hier in dem Fall sehe ich das deutlichst anders. Es war zwar formal gesehen eine Lüge, aber auf eine Art und Weise, wo eigentlich jedem hätte klar sein müssen, dass das so nicht zusammenpasst. Wenn ich etwas nicht war, dann begründe ich nicht lang und breit, wieso es eigentlich okay war, sondern sage ich, ich war das nicht. Von daher, insgesamt blöd gelaufen, von allen Seiten Fehler gemacht worden, aber ich sehe den Fehler vom Bufo für deutlich größer als den, den der Anne gemacht hat. Und dass da von allen Seiten auch noch draufgebasht worden ist, ist einfach nur widerlich. Dann habe ich, das mit dem UFO-Rücktritt, das machen wir gleich, weil danach kam ja eine Reaktion in Form eines kleinen Ausstandes, zwei Tage Ausstand für Vicky und einige andere Dienste, hier auch unter anderem das Mumble. Ich hatte sehr lustige Abende in der Zeit auf anderen Mumbles. War das in Ordnung oder irgendwie auch nicht so gelungen? Und wie würde man mit so einer Situation umgehen? Nein, auch nicht so gelungen ist noch eine sehr milde Formulierung. Ich habe mich nach Gesamtabwägung alle Umstände auch dazu entschlossen, an dieser Sache nicht teilzunehmen. Wobei ich natürlich auch ein bisschen Verständnis habe. Es gibt so einen unabgesprochenen Deal im Bereich der Verwaltung, so nach dem Motto, wir halten euch den Rücken frei und ihr macht dafür geile Politik. Das gilt auch genauso für Leute, die zum Beispiel bei Parteitagen in der Orga sind, in der Wahlleitung sind, die quasi nie mitstimmen, weil sie auch gar nicht dazu kommen, die Anträge zu lesen. In der Vorbereitungsphase haben die einfach ganz andere Sachen zu tun. Man verzichtet darauf, selbst sich daran zu beteiligen, die Ausrichtung der Partei zu bestimmen, um überhaupt zu ermöglichen, dass diese Partei funktioniert. Und wenn man dann sieht, dass auch an Beschlüssen von Parteitagen vorbei einfach die Ausrichtung der Partei durch solche faktischen Maßnahmen verändert wird, und die Ausrichtung einer Partei ist letztlich nicht das, was im Programm steht, sondern das, was von außen wahrgenommen wird. Wir halten zum Beispiel alle die NPD für rechtsextrem und kaum einer hat deren Programm gelesen, ist auch gar nicht notwendig, weil an ihrem Handeln erkennen wir sie, und so erkennt man auch an dem Handeln der Piraten die Piratenpartei. Und wenn über solche Aktionen die Ausrichtung der Partei verschoben wird, dass dann auch Leute in der Verwaltung fragen, wieso arbeite ich jetzt gerade für eine politische Ausrichtung, die nicht die meinige ist, kann ich nachvollziehen. Das gewählte Mittel halte ich nicht für in Ordnung, weil da einerseits Vertrauen missbraucht worden ist, und es ist auch zumindest eine Machtdemonstration, wenn nicht gar ein Machtmissbrauch, und solche Sachen schätze ich überhaupt nicht. Es war von den Leuten allerdings auch von Anfang an als über einen klar begrenzten Zeitraum. Sie haben Vorkehrungen getroffen, damit die Schädigung der Partei durchaus im Rahmen bleibt, haben zum Beispiel auch die Pets, als gesehen worden ist, da hängt die Arbeitsfähigkeit von Schiedsgericht und Fraktionen dran, haben sie die Pets recht schnell wieder in Betrieb genommen. Also das haben die jetzt nicht so gemacht wie ein klassischer Streik, von daher ist das auch der falsche Begriff. Gewerkschaften schauen immer danach, dass sie die Betriebe, die sie bestreiken, dort maximal schädigen, damit der Streik darüber auch zum Erfolg führt. Und bei dieser Geschichte wurde eigentlich drauf geschaut, dass die Folgen des Streiks möglichst minimiert werden. Es ist immer noch kein Verhalten, das ich für gut finde, aber dass da versucht worden ist, Schaden zu begrenzen, muss man auch anerkennen, finde ich. Dann haben wir noch eine weitere Eskalationsstufe, die uns jetzt auch am Ende des Monats zusammenführt und mich heute zu früh aus diesem Biergarten wieder rausgejagt hat. Und das war der Rücktritt dreier Bufo-Mitglieder. Bist du der Meinung, dass die drei die richtige Konsequenz aus den Vorgängen da gezogen haben? Und ich glaube übrigens nicht, dass das Bombergier, aber dass sie die richtige Konsequenz aus diesen Vorgängen gezogen haben. Und wäre etwas solches auch für dich eine Option in einem vergleichbaren Fall? Ich kann es noch nicht beurteilen, also zumindest noch nicht. Und das ärgert mich maßlos, weil das sehr deutlich zeigt, dass was mit der Transparenz im Argen liegt. Man hört immer nur von verschiedenen Seiten, wie das so in diesem Vorstand gelaufen sein soll. Aber das sind dann immer nur Darstellungen von einer Seite. Das ist eigentlich nicht das, was ich unter Transparenz verstehe. Beziehungsweise du hast neulich den Stefan Bartels gegrillt und zwei Aussagen von ihm, da habe ich schon stark schlucken müssen. Das eine ist, er hat klar eingeräumt, dass er nicht zu der Satzungsexperte und nicht zu der Rechtsexperte ist, hat aber eingeräumt, dass sich diese Gruppe nicht eines Anwalts bedient hat oder eines sonstigen Juristen, um mal die Satzung gründlich prüfen zu lassen, welche Optionen es da gibt. Da habe ich schon einmal kräftig geschluckt, weil so ein außerordentlicher Parteitag einfach auch keine Bagatelle ist und so ein Vorstandsrücktritt und das mit erheblichen Kosten verbunden ist und die Partei derzeit auch wirklich nicht im Geld schwimmt. Und die andere Geschichte war, dass er eingeräumt hat, es wurde von den anderen Vorstandsmitgliedern eine Mediation angeboten und sie sagten oder sie haben dann entschieden, macht keinen Sinn mehr. Und wenn ich vergleiche die Kosten für eine externe Mediation im Vergleich zu den Kosten eines Bundesparteitags, also nicht nur die Kosten für die Partei, sondern auch die Kosten für die Mitglieder, der Zeitaufwand für die Mitglieder in der Vorbereitung, müssten da schon ganz, ganz, ganz schwerwiegendste Gründe vorgelegen haben, dass man sagt, okay, diesen Versuch probieren wir nicht noch allein deswegen, dass wir wenigstens alles Erdenkbare versucht haben. Also als wirkliche Ultima Ratio, und dieser Begriff Ultima Ratio wird leider zu sehr fahrlässig missgebraucht in letzter Zeit, sei es, wenn es um Militäreinsatz geht, sei es bei solchen Sachen. Wenn irgendwie gar nichts anderes mehr geht, also ich könnte mir so etwas zum Beispiel vorstellen, wenn ein Vorstandsmitglied, schlimmer als damals Aaron König, völlig aus dem Ruder läuft und dann, wenn darüber ein Konsens im Vorstand ist, dann kann man auch über eine Ordnungsmaßnahme das machen. Wenn es aber zum Beispiel jetzt so eine Konstellation wäre, eine Mehrheit für eine Ordnungsmaßnahme bekommt man nicht, aber über so einen Rücktritt könnte man einen außerordentlichen Parteitag erzwingen und damit verhindern, dass in der Außenwirkung die Piratenpartei als Nazi-Partei wahrgenommen wird. Das wäre zum Beispiel für mich ein Grund, sowas zumindest ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Aber wie gesagt, da müsste mehr zusammenkommen als das, was ich bislang so erfahren und gehört habe. Da müsste wirklich eine Situation, wo es dann gar nicht anders mehr geht. Ich sehe im Pet eine gewisse Unzufriedenheit, stelle aber fest, wenn man sich ernsthaft mit Dingen auseinandersetzen möchte, dann muss man sich auch mal 2-3 Minuten Antwort anhören. Und würde die Leute, die da posten, ein etwas mehr Respekt voreinander und auch von dem Kandidaten bitten. So, was haben wir denn da noch? Ja, bist du der Meinung, Michael, dass wir im Moment gerade aktiv Rechte in der Partei haben oder irgendwelche Leute, die Ansichten vertreten? Also nicht nur im Eskalationsprozess oder sowas, sondern jetzt wirklich ernsthaft rechte Meinungen vertreten und die in der Partei irgendeine wahrnehmbare Rolle spielen? Also eine wahrnehmbare Rolle als, glaube ich, nicht wirklich. Es kommt immer mal wieder ein Parteiausschlussverfahren durch, wo ich dann von demjenigen Fall noch nicht allzu viel mitbekommen habe. Mag auch daran liegen, dass ich nicht ausufernd Leute auf Twitter folge und somit auch nicht alles mitkriege. Mag aber auch daran liegen, dass die Leute auch nicht so den ganz großen Resonanzboden hier in der Partei haben. Rein statistisch gesehen, wir haben ja dann auch von den Soziologen Ergebnisse, wie viel Prozent der Bevölkerung irgendwie rassistisch oder antisemitistisch eingestellt sind. Bei einer Partei mit derzeit noch auf dem Papier 30.000 Mitglieder ist es völlig normal, wenn wir dort eine Handvoll in der Partei haben. Solange die sich nicht rühren, entsteht kein aktiver Schaden. Wenn sie sich rühren, muss man schauen, kriegt man die im besseren Fall kriegt man die umerzogen, im schlimmeren Fall kriegt man die irgendwie aus der Partei raus. Damit muss so eine Partei auch fertig werden und ich sehe im Moment kein Problem, dass näherungsweise in die Größenordnung kommt, dass es die Ausrichtung der Partei in den Bereich des Rechtsextremismus verschieben könnte. Wir haben hier im Pad, habe ich leider übersehen. Tut mir leid, Gero, noch eine Nachfrage. Bitte. Ja, du hast gerade eben erklärt, dass dir da für die Trennung des Bufo ein wenig das Verständnis fehlt, du dir da eine Mediation gewünscht hättest, weil die günstiger wäre als ein ABPT, der wäre eine drastische Maßnahme. Der ist eine drastische Maßnahme. In der Außenwahrnehmung aus meiner Perspektive ist der Bufo schon lange bevor er sich dann tatsächlich getrennt hat, in zwei sehr, sehr klare Lager zerfallen, die sich nicht mehr auf Beschlüsse einigen konnten. Ich finde, dass mir die Geschichte nach dem, was man bis heute öffentlich weiß, da auch in gewisser Weise recht gibt, dass das der Grund war, weswegen es am Ende geknallt hat. Du hast gesagt, du kannst dir dann eine Trennung von einem Bufo oder einen Rücktritt, so wie jetzt stattgefunden hat, nur vorstellen, wenn es gar nicht mehr anders geht. Kannst du bitte erklären, wie denn bitte eine Situation aussehen soll, wo es für dich dann gar nicht mehr anders geht? Ich habe das vorhin bereits angedeutet, wenn es darum geht, wirklich Schaden von der Partei und zwar massiven Schaden abzuwenden. Wenn sich Vorstandsmitglieder nicht auf eine gemeinsame Linie einigen können, dann halte ich das erstmal für sehr unproblematisch. Wir haben im Vorstand kein Konsensprinzip, sondern ein Mehrheitsprinzip. Dann werden Beschlüsse mit Mehrheit gefällt und dann gibt es auch unterliegende Anträge oder Anträge, die nicht angenommen werden oder natürlich auch Anträge, die angenommen werden und zum Beispiel 3 Vorstandsmitgliedern da nicht passen. Das ist ganz normal im demokratischen System. Das haben wir in jedem Parlament laufend, ohne dass die sich dann wieder selbst auflösen. Damit muss man in einer Partei umgehen können. So ein Rücktritt ist dann allenfalls eine Notbremse, wenn es wirklich darum geht, massivsten Schaden von der Partei abzuwenden. Ich glaube, ich bin nicht alleine mit der Aussage, dass genau dieser Rücktritt noch massiveren Schaden von der Partei abgewendet hat. Aber ich nehme das Statement zur Kenntnis. Danke. Wie gesagt, ich sehe hier ein Transparenzproblem. Ich kann es nicht abschließend beurteilen, was mich massiv stört. Wir haben also durch diesen Rücktritt wurde beabsichtigt, noch vor der Europawahl zu einem anderen Vorstand zu kommen. Es hätte auch durchaus dann die Chance bestanden, dass das Ergebnis besser ausgefallen wäre, weil zum Beispiel so Aktionen wie kein Anschlag ein Ende gefunden hätten, alles konjunktiv, aber so knapp, wie wir am zweiten Mandat vorbeigeschrammt sind, wäre das die wahrscheinlichere Variante, als dass uns so eine Geschichte auch dann auch noch Julia das Mandat gekostet hätten. Allerdings hat ja nicht funktioniert, und ob wir diesen Parteitag jetzt im Juni machen oder irgendwann im November, ich glaube nicht, dass das so massiv wirklich den Unterschied gemacht hätte, kann es aber auf momentaner Informationslage nicht gesichert beurteilen. Der Stimmbürger, der blinkt ja ganz wild. Zu deinem letzten Satz gerade eben sehe ich jetzt in dem Moment anders. Dann komme ich gleich zur Frage. Wir hätten einen unverzüglichen Parteitag haben können und wären handlungsfähig im Europawahlkampf gewesen. Also sehe ich anders. Bertolt, dann, wenn du dich bewirbst, kann ich gerne dich grillen und dann kannst du deine Meinung zum Thema sagen. Bitte befrage den Kandidaten. Ja, ich bin nicht Stefan, aber wenn du möchtest, dann mache ich den Stefan. Dein Statement zum Flaggengate war sehr gut, ausführlich. Ich habe noch jetzt von niemand so das ausgewogen gehört. Danke. Robert. Ja, ich würde gerne die beiden politischen Fragen loswerden, die in Zeile 16 und 17 drinstehen, vielleicht erst mit der 17, ne? Die Bombenangriffe auf Dresden, die wurden in der Nachkriegsgeschichte auch unter den Alliierten sehr kontrovers diskutiert, oder auch während des Krieges, aus meiner Sicht zumindest. Wie siehst du das? Und hast du eine Empfehlung, wie man als Pirat damit umgehen sollte? Also welche Positionen sind legitim? Kann man zum Beispiel pro Flächenbombardements reden, oder kann man stark gegen die Alliierten argumentieren? Welche Bandbreite siehst du da? So, ich konnte es anhand direkter Quellen nicht nachprüfen, aber nach dem, was ich gelesen habe, war das Kriegsvölkerrecht damals anno 45 anders, als es heute ist. Und nach dem damaligen Kriegsvölkerrecht waren diese Bombardierungen wohl kein Kriegsverbrechen, schon dann gar kein Massenmord, so wie wohl die Bombardierungen der deutschen Luftwaffe von zum Beispiel englischen Städten wohl damals auch mit dem Kriegsvölkerrecht irgendwie vereinbart waren, auch wenn wir sie aus heutiger Perspektive als Kriegsverbrechen empfinden. Und ganz klare Geschichte, dieser Krieg wurde nicht vom Bomberherriss begonnen, sondern der wurde von Nazi-Deutschland, von Adolf Hitler und allen, die dann mitgemacht haben, begonnen. Da haben wir natürlich auch die Verantwortung auf deutscher Seite, und von daher sollten wir dort mit Kritik sehr, sehr zurückhaltend agieren. Die Briten zum Beispiel können ihren Bomber Harris deutlich unbefangener kritisieren, als wir das tun könnten und sollten. Beantwortet das schon die Frage? Ja, doch, das beantwortet sie. Also ich teile das, dass man mitsamt dann schon daran gehen sollte. Da würde ich noch die andere Frage aus Zeile 16 stellen wollen. Dirk, ist das in Ordnung? Bitte. Ja, das ist ein Zurückgang, was du vorhin angesprochen hast, auf den Bochumer Parteitag, ich glaube den ersten, mit dem nationalen Identitäten aus dem Inklusionsantrag, wo das mehrfach abgestimmt worden ist. Dazu hast du schon was gesagt. Es gibt Nationen, die haben Nationalstolz, die Franzosen zum Beispiel, vielleicht hast du den D-Day gerade, den Gedenktag gesehen mit internationaler Beteiligung, da flogen dann auch wieder in den Nationalfarben Flugzeuge lang. Also es gibt durchaus in Staaten ein nationales Bewusstsein, ohne dass das Nationalismus ist. Wie stufst du das selber ein? Wo geht bei dir Internationalismus los? Und wie siehst du Antinationalismus? Sprich zum Beispiel das, was wir gerade auf Twitter so ein bisschen durchblinken sehen haben, wo die Deutschlandflaggen da abgebrochen wurden von den Autos. Wie siehst du das, diesen Kontext Nationale Identitäten, Internationalismus und Antinationalismus? Fangen wir mal aus der Richtung an, was bringt Nationalismus? Nationalismus mag so einen historischen Verdienst gehabt haben beim Überwinden der Kleinstaaterei, zum Beispiel hier in Deutschland, so Mitte des 19. Jahrhunderts. Aber es hat erstens nicht so gut geklappt. Es bog dann irgendwie so in die preußisch-militaristische Schiene ab und die Folgen kennen wir. Unabhängig davon, dass das hier in Deutschland sehr schief gelaufen ist, hat seitdem Nationalismus eigentlich keine wirkliche Aufgabe mehr. Die Probleme, vor denen wir heute stehen, sind internationale Probleme. Da ist selbst die europäische Ebene eigentlich zu klein. Die europäische Einigung sehe ich vor allem als Zwischenschritt, als notwendigen Zwischenschritt, weil man bei den ganz großen Schritten auch sehr schnell sich übernommen hat und stolpert und dann wieder ins andere Extrem zurückfällt. Also lasst uns mit diesem Zwischenschritt der europäischen Einigung mit Engagement und Ernsthaftigkeit vorangehen, aber wohlwissend, dass das Ziel die internationale Einigung in welcher Form auch immer sein sollte. Und das, was wir derzeit haben, die Vereinten Nationen, ein Zusammenschluss von eben Nationen, von dem nur ein geringer Bruchteil so organisiert ist, dass wir das demokratisch nennen würden, ist auch eher eine Notlösung als das Ziel, das man anstreben sollte. Vor diesem Hintergrund sehe ich für den Nationalismus keine wirkliche Aufgabe mehr. Wenn das so ein folkloristischer Nationalismus ist, insbesondere wenn es vor dem Hintergrund jetzt, du hast es angesprochen, des D-Days ist, da bin ich der Letzte, der es wagen würde, die Franzosen oder eine andere Nation dafür zu kritisieren oder andere Leute zu kritisieren, die aus, sagen wir mal, patriotischer Motivation sich zum Widerstand als in der Resistance oder sonst bei den Partisanen entschlossen haben, wäre ich der Letzte, der es kritisieren würde. Ich würde aber gerne langfristig Nationalismus möglichst unwichtig machen, so dass man, ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber ich meine, jeder von uns hat eine Endziffer bei der Personalausweisnummer und keiner kennt sie. Und mein Traum wäre, dass in, sagen wir mal, 50 oder 100 Jahre jemand gefragt wird, sag mal, bist du eigentlich Deutsch? Und antwortet drauf, ja, müsste ich erst auf meinem Perso nachschauen, was ich eigentlich bin. So, dass das ungefähr den Stellenwert der Endziffer der Personalausweisnummer hat. Also man muss nachschauen, weil man es gar nicht wirklich angeschaut hat, was es denn eigentlich ist, sondern dass man sich insgesamt als Menschheit versteht, als Schicksalsgemeinschaft, die die eigentlichen Geschichten, zum Beispiel die ökologischen Herausforderungen, aber auch die globale Vernetzung eigentlich nur gemeinsam in den Griff bekommt oder gemeinsam scheitert. Vor diesem Hintergrund bin ich auch massiv unglücklich mit dem sogenannten Antinationalismus oder der antideutschen Strömungen aus zweierlei Gründen. Erstens ist völlig klar, dass sowas auch immer eine Trotzreaktion bei denen hervorruft, die noch nicht so weit sind. Und dann machen solche antinationalistischen Bestrebungen natürlich auch den Nationalismus wieder zu einer wichtigen Sache. Also wenn ich gegen etwas bin explizit und mit Engagement, dann nehme ich das ja auch wieder wichtig und ernst, und davon möchte ich eigentlich weg. Lasst uns einfach stattdessen immer die internationalen Aspekte betonen. Lasst die jetzt während der Fußballweltmeisterschaft sich ihr Wimpelchen ans Auto machen, lasst sie einfach machen. Das verschwindet nach der WM auch wieder oder nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft, die so deutsch erfreulicherweise auch gar nicht mehr sein wird. Nicht aus jedem, aus jeder Mücke einen Elefant machen, sondern lasst uns das so nach und nach unwichtiger werden. Die Tendenz geht schon in eine erfreuliche Richtung, und das können wir so mit Augenmaß und ganz behutsam noch ein bisschen befördern, aber lasst uns da mit Verstand rangehen und nicht irgendwie eine Trotzreaktion provozieren. Du hast mir eine Frage vorweggenommen, weil ich habe dich vorhin schon irgendwie richtig verstanden. Wir sind eine politische Partei mit dem Ziel, uns vom Wähler ins Parlament katapultieren zu lassen. Und dazu müssen wir irgendwie 5% Leute überzeugen. Und die Frage ist, wie erreichen wir diese Leute, und erreichen wir die dadurch, dass wir mit großer Härte gegen Menschen vorgehen, die auch nur gering anders denken, oder indem wir positiv unsere Positionen darstellen? Ja, Ad 1, eine Partei kann immer nur ein Angebot an den Wähler machen, erzwingen lässt sich nichts. Aber wenn man einigermaßen klug ist, und klug agiert, dann ist die Ausgangsvoraussetzung der Piratenpartei gar nicht so schlecht. Wir haben ja mal bei 4 Landtagswahlen in Folge gezeigt, dass wir durchaus über die 5% Hürde kommen können, und wir können ja zum Beispiel anhand der Exit-Polls nachvollziehen, aus welchen Spektren wir gewählt worden sind, wegen welcher Themen wir gewählt worden sind. Ich habe da auch unter dem Titel zur Strategie der Piratenpartei oder so ähnlich in Unterseite von meiner Wiki-Seite, wo ich darauf mal eingegangen bin, auch Screenshots von solchen Exit-Polls habe. Dazu 2 Gedanken. Erstens, wir sollten möglichst ein breites Spektrum ansprechen, und das ist uns auch schon einmal gelungen. Insbesondere bei den Landtagswahlen im Saarland und Schleswig-Holstein haben wir auch massiv aus dem sogenannten bürgerlichen Spektrum, also Union und FDP, Liberale sollte man eigentlich bei dieser Partei nicht sagen, also Union und FDP geholt. Da haben wir, glaube ich, in letzter Zeit viel Glaubwürdigkeit bei diesem Spektrum verloren, aber ich glaube durchaus, dass wir es auch wieder gewinnen könnten. Und es wäre klug, da dieses Spektrum auch nicht von vornherein zu verprellen, weil ohne dieses Spektrums mag es vielleicht in Berlin klappen mit 5%, aber in den Flächenländern nicht, und somit in Folge auch garantiert nicht auf Bundesebene. Und so wie ich zum Beispiel die Berliner Abgeordneten einschätze, glaube ich auch durchaus, dass die nicht als Endziel ihrer Karriereplanung sehen, dass sie unterbezahlte Halbtagsabgeordnete in einem Parlament eines quasi insolventen Stadtstaates sein werden, sondern auch deren Ambitionen werden darüber hinausgehen, und somit haben auch die ein massives Interesse daran, dass wir auch auf Bundesebene dann einmal mitspielen. Dann auch thematisch, wenn wir uns anschauen, wegen welcher Themen sind wir damals gewählt worden, was ist den Leuten, die uns gewählt haben, als Thema wichtig, und liebe Kernis, ihr müsst jetzt ganz tapfer sein, bei ausnahmslos allen 4 Wahlen immer auf Platz 1 immer das Thema soziale Gerechtigkeit. Und bei diesem Thema haben wir leider gerade mit diesen Vorgängen um Johannes Ponader und wie mit ihm umgegangen worden ist, auch massiv an Glaubwürdigkeit verloren und natürlich auch die Quittung dafür erhalten. Und ich halte es für sehr sinnvoll, da Glaubwürdigkeit auch wieder gezielt aufzubauen, diese Themen auch wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen, so wichtig die Netzthemen auch sind. Und die Piratenpartei ist natürlich nicht wegen der Sozialpolitik gegründet worden, sondern zunächst mal wegen Reform der Immaterialgüterrechte und dann auch im weiteren Sinne wegen Netzpolitik. Aber über die Sozialpolitik müssen wir die fehlenden Stimmen holen, die uns es dann ermöglicht, in den Parlamenten auch Netzpolitik machen zu können, weil Netzpolitik allein ist ein 2%-Thema. könnte das sein, dass die piratigen Positionen zur Sozialpolitik irgendetwas mit Netzpolitik oder mit einer Herkunft aus der Netzpolitik zu tun haben? Oder steht das einfach so nebeneinander, so wie du das eben gesagt hast, es spricht ganz unterschiedliche Wählerkreise an und ist sozusagen so wie so eine Zweikern-CPU, steht völlig unabhängig nebeneinander? Nein, so unabhängig ist das nicht. Ich meine, Sozialpolitik, wir haben zwar viel im Programm inzwischen stehen, damals teilweise aber auch noch nicht. Und eigentlich werden wir in der Öffentlichkeit im Bereich der Sozialpolitik nur wegen einem Thema wahrgenommen. Das ist das Thema BGE. Das hat natürlich auch Einflüsse der Netzpolitik und teilweise sind BGE-Modelle, also ich habe ja auch selber eins gerechnet, dadurch entstanden, dass also auch mit dadurch beeinflusst, dass ich mal für die Oberfinanzdirektion Düsseldorf und Karlsruhe programmiert habe, dass dort die anderen Programmierer auch selbst das deutsche Steuerrecht und diese Programmierer dort sind gelernte Finanzfachwirte oder wie das heißt, weil es immer einfacher ist, so jemand das Programmieren beizubringen als den einem gelernten Programmierer die Untiefen des deutschen Steuerrechts. Und die haben selbst gesagt, das deutsche Steuerrecht ist pervers, diesen Begriff haben sie gebraucht. Und sowas wie ein BGE würde es auch ermöglichen, ein Steuer- und Sozialsystem so aufzuziehen, wie es ein Programmierer oder ein Ingenieur machen würde, der nämlich hergeht, schaut, was soll als Brutto-Netto-Kurve rauskommen und das dann auf dem einfachsten Weg umsetzt. Und dann hat man im Prinzip sowas wie ein BGE. So, wir haben jetzt noch den Corbinian am Mikrofon. Ich würde um Folgendes bitten. Persönlich, so als Moderator, bin ich der Meinung, wir haben uns ein sehr gutes Bild davon machen können, welche politischen Ansichten der Michael vertritt und in welcher Art und Weise er das tut. Wenn Fragen noch etwas zu diesem Bild beitragen können, dann sind Sie herzlich eingeladen. Bitte schön, Corbinian. Ja, ich hätte schon noch ein paar mehr Fragen und habe ich auch gestern schon gefragt. Also grundsätzlich, ich finde es sehr sympathisch, was du so gesagt hast, auch zu dem, dass Piraten wegen Sozialpolitik gewählt werden, sehe ich ganz genauso. Mich würde jetzt mal interessieren, weil ich gestern auch schon die Laura und den Martin das gefragt habe, wie stehst du zur europäischen Austeritätspolitik, was ich eigentlich das relevanteste Thema, zumindest auf europäischer Ebene momentan finde, und auf deutscher Ebene, wie stehst du zur Schuldenbremse? Also auf europäischer Ebene, der Euro hat einen Geburtsfehler und zwar, dass sich bei fließenden Wechselkursen unterschiedliche Wettbewerbsfähigkeiten über die Wechselkurse ausgleichen können und über die festen Wechselkurse oder dann auch die einheitliche Währung wurde dieser Ausgleich genommen. Sowas kann einfach wirtschaftlich nicht funktionieren ohne irgendeinen anderen Ausgleichsmechanismus, sei es, dass man alle paar Jahre ein Rettungspaket schnürt und wenn wir so weitermachen wie bisher, wird das in ein paar Jahren schon wieder der Fall sein, dass wir Banken retten müssen oder Staaten retten oder wie auch immer. Das kann so nicht funktionieren. Es gibt natürlich Möglichkeiten zu sagen, okay, diese oder jene Länder gehen raus aus dem Euro, halte ich für immer noch besser, als es so weiterzulaufen lassen, ist aber nicht die von mir bevorzugte Variante. Die von mir bevorzugte Variante, dafür gab es auch einen Antrag für das Europawahlprogramm, ist aber nicht dann behandelt worden auf dem Parteitag, ist, wir brauchen sowas, wie wir also analog, wie wir einen Länderfinanzausgleich innerhalb von Deutschland haben, brauchen wir so etwas auf europäischer Ebene, nach Möglichkeit ohne die Fehler des deutschen Länderfinanzausgleichs zu wiederholen. Das wird Deutschland natürlich einen Haufen Batzen Geld kosten. Völlig klar, davor scheuen sich im Moment die Regierenden dort einfach dem Wähler reinen Wein einzuschenken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das nicht genau selber ganz genau wissen, dass es eigentlich nicht anders geht, aber sie werden sich wohl sagen, okay, soll sich mein Nachfolger damit rumschlagen, wir mogeln uns noch ein paar Jahre durch. Ich halte diesen Weg für falsch, auch weil ich für Ehrlichkeit in der Politik bin. Was im Moment stattfindet, ist im Prinzip, was man im Zivilrecht ungerechtfertigte Bereicherung nennt, dadurch, dass wir eine sehr wirtschaftsstarke Wirtschaft gerade in Deutschland haben, aber auch in anderen Ländern, Niederlande zum Beispiel, Norditalien, Schweiz, Südengland, das ist eigentlich so ein Streifen durch Europa, der zentral liegt, der sehr wettbewerbsfähig ist. Und dadurch, dass wir dort im Prinzip auch durch geringe Lohnstückkosten, also eigentlich muss man sagen, durch zu geringe Löhne uns einen quasi unfairen Wettbewerbsvorteil verschafft haben, brummt in Deutschland die Wirtschaft, insbesondere in den südlichen Bundesländern, und Deutschland verschafft sich dadurch einen unfairen Wettbewerbsvorteil, und ich bin klar dafür, dass wir dort einen Ausgleich schaffen und dort richtig Geld in die Hand nehmen. Die Alternative wäre, wir verringern gezielt die Wirtschaftsfähigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland. Aber das ist ein Prozess, der sehr schwer zu steuern ist, wahrscheinlich auch politisch nicht durchsetzbar. Von daher geht meine Zielsetzung ganz klar dorthin. Wir machen auf europäischer Ebene so einen Finanzausgleich und kriegen damit die Probleme in den Griff. Gerade die Länder wie zum Beispiel Griechenland und Portugal sind auch nicht so groß. Die Probleme sind in absoluten Zahlen verglichen mit dem, was auf europäischer Ebene erwirtschaftet wird, sind nicht so groß. Es besteht auch keine faktische Notwendigkeit, so eine Austeritätspolitik zu fahren. Es ist auch wirtschaftspolitisch dumm, ganz abgesehen davon, dass es sozial gesehen natürlich ein Unding ist. Da brauchen wir nicht drumherum diskutieren, aber auch aus rein wirtschaftlichen Überlegungen wäre es sinnvoll, dort einen anderen Weg zu gehen. Zur Schuldenbremse. Grundsätzlich ist so eine Schuldenbremse eigentlich sinnvoll. Die Politiker sind immer versucht, mehr Geld auszugeben, als zur Verfügung steht. Es ist eine Tendenz zum schlechten Wirtschaften, nicht nur so bei Großprojekten wie im BER. Wir haben dort einfach eine grausige Haushaltsdisziplin an manchen Ecken und Enden. Und somit ist so eine Geschichte, von wegen wir schreiben da mal eine harte Grenze in die Verfassung rein, nicht von vornherein abwegig. Allerdings ist mir diese Geschichte völlig zu unflexibel. Ich hätte da gerne was, wo man sagt, okay, in wirtschaftlich gut gehenden Zeiten muss mehr gespart werden. Und in Zeiten, wo eigentlich der Staat etwas investieren sollte, darf er durchaus auch Kredite aufnehmen. Wir haben in den 20er, 30er Jahren mit so einer Austeritätspolitik in Deutschland sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, so eine Schuldenbremse in die Verfassung zu schreiben, ohne auf diese Erfahrung Rücksicht zu nehmen. Robert, könntest du dich auf den letzten Teil dieser Frage beschränken? Weil jetzt den Gesamtkomplex europäische Teile und rechte Tendenzen in anderen Ländern zu betrachten, würde jetzt den Rahmen sprengen, und das sollten wir, glaube ich, nicht tun, weil wir möchten auch mit dem Michael noch über Amtsführung reden. Nee, das wollte ich auch nicht besprechen, das hat er eben schon abgehandelt, aber du hast zum Beispiel davon gesprochen, einen Länderfinanzausgleich anzuschaffen oder von mir aus auch Handelsbilanzüberschüsse zu begrenzen. Das sind so Forderungen, wo Teile zum Beispiel der AfD, die Volkswirtschaftler mit aufspringen, wo auch andere Kräfte, die Richtung nationale Rechte wieder reingehen. Wie siehst du die? Also ich meine zum Beispiel die Konservativen in Großbritannien, in Griechenland, die Sozialisten, die da gewählt worden sind, die einfach Richtung nationale Rechte und gegen den europäischen Zentralstaat agieren, auch unter dem Stichpunkt eines solchen Länderfinanzausgleiches, aber nicht unter dem Grundsatz von Nationalismus. Also, wenn ich die AfD richtig verstanden habe, dann möchte die eigentlich Deutschland raus aus dem Euro. Das ist überhaupt nicht den Ansatz, den ich verfolge. Man muss aber zur Ehrenrettung sagen, dass ich das zur Ehrenrettung der AfD, dass ich das immer noch für den deutlich besseren Ansatz halte als zum Beispiel Griechenland raus aus dem Euro, weil die Griechen in Euro verschuldet sind. Wenn die rausgehen, die Drachme wieder einführen, die massiv abwerten, steigen die Schulden erst recht ins Unermessliche. Und ich halte das immer auch noch für besser als weiterwursteln wie bisher, so mit Rettungspaketen, die dann zu den Leuten, die eh schon das Geld haben, noch weiter das Geld hinschieben, die dann so eine Austeritätspolitik erzwingen. Das halte ich dann letztlich für den schlechtesten Weg. Aber die von mir bevorzugte Lösung ist ganz klar, wir bleiben alle im Euro und die Leute, die Länder, die vom Euro wirtschaftlich profitieren, müssen da eben deutlich abgeben. Da stelle ich mir Größenordnung vor, dass so Deutschland in Größenordnung 50 bis 70 Milliarden in diesen Finanzausgleich einzahlt. Aber das ist der Euro unterm Strich für Deutschland immer noch ein Gewinn. Michael, viele sehen in der AfD oder das Hauptproblem bei der AfD nicht unbedingt in der sehr merkwürdigen Position zum Euro, sondern darin, dass da ein Haufen merkwürdigster Leute mit im Kielwasser schwimmen und wir zum Beispiel über die AfD Beatrix von Storch, eine alte Bekannte, ins Europaparlament katapultiert haben. Wollen wir der AfD wirklich Ehrenrettung betreiben? Ich verstand diese Aussage einzig und allein auf deren Position zum Euro und dass Deutschland den verlassen sollte. Das war auch letztlich, wenn ich es richtig verstanden habe, vor allem der Gründungsanlass dieser Partei. Dass das natürlich wie jede Partei, die einigermaßen von der Ausrichtung kompatibel ist mit rechtem Gedankengut, von entsprechenden Leuten massiv geflutet wird. Das war eigentlich fast schon absehbar und die haben sich auch nicht deutlichst dagegen abgegrenzt, also sind sie davon überrannt worden und jetzt überlegen die eher liberalen Kräfte dort die Partei zu verlassen. Das ist eine Entwicklung, die jetzt nicht so unabsehbar gewesen ist und dementsprechend ist dort auch vieles, ich nenne es beim Namen, braunes Gedankengut in dieser Partei. Und das wirkliche Problem, das ich darin sehe, die NPD als wirklich auch rechtsextremistische Partei ist eine rückwärtsgewandte Partei. Die AfD ist letztlich eine muss man einfach schon sagen, in doppelter Hinsicht rechtsextreme Partei, einerseits rechtsextrem im Sinne von wirtschaftsliberal in Extremform und auf der anderen Seite auf gesellschaftlicher Ebene. Und das halte ich letztlich für deutlich gefährlicher als die NPD, weil ich meine, die NPD mag zwar mal in irgendwelche Parlamente reinkommen, aber ich glaube, dieses Thema ist durch, da wird nie jemand mit denen koalieren oder so, die können ein bisschen rumpöbeln. Unangenehm, schrecklich, insbesondere für die Leute, die zu deren Feindbildern zählen, aber letztlich muss eine Demokratie das aushalten, die französische Demokratie muss da ganz andere Sachen gerade aushalten. Da sind wir hier in Deutschland noch erfreulich gut dran. Das Problem, das ich bei der AfD sehe, ist, dass die dadurch, dass sie teilweise auch moderner auftreten, sehe ich das nicht so strikt mit der Abgrenzung. Es haben ja auch schon einige Unionspolitiker jetzt gesagt, dass sie sich da durchaus eine Fraktionsgemeinschaft auf europäischer Ebene vorstellen könnte und so weiter. Diese Abgrenzung ist längst noch nicht so deutlich, wie sie bei der NPD ist. Ich weiß nicht, ob da nicht sowas passieren könnte, wie es zum Beispiel in Hamburg mal mit der Schill-Partei passiert ist. Okay, die Schill-Partei hat uns den Gefallen getan, dass sie sich recht schnell selbst zerlegt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob die AfD uns in so einer Koalition denselben Gefallen tun würde. Ich würde es eher nicht drauf ankommen lassen. Ich sehe aber auch nicht so die ganz starke Abgrenzung, gerade im Bereich der Union. Und diese Kombination halte ich schon für schwer bedenklich. Slash. Anschlussfrage. Wie beurteilst du unseren bisherigen Umgang mit der AfD und wie stellst du dir aus Sicht der Piratenpartei den optimalen Umgang mit der AfD vor? Also einen Umgang mit der AfD brauchen wir nicht groß pflegen. Es gibt ja auch den entsprechenden Abgrenzungsbeschluss. Wir sollten aber, und ich sehe uns da letztlich in einer, auch in einer Verantwortung und halte uns für ein Stück weit mitschuldig an diesem guten Abschneiden der AfD, weil wir es versäumt haben, den Leuten, die da Angst um den Euro und um ihr Erspartes haben, einfach ein attraktives Angebot gemacht zu haben. Es ist einfach auch Aufgabe, letztlich auch der Piratenpartei, dass sie schaut, wo sind da entsprechende Befürchtungen im Bereich der Bevölkerung und dann auch mit einem wirklich optimistischen Europabild, wie wir es ja pflegen, dann einfach die besseren Lösungen präsentieren. Und ich hätte mir vorstellen können, sowas wie ein europäischer Länderfinanzausgleich massiv im Wahlkampf vorangetragen, hätte dort auch so den einen und anderen Wähler der AfD vielleicht auch bei den Piraten das Kreuz hätte machen lassen. Vielleicht sicher nicht alle und viele wählen, die auch aus reinen Protest und weil eine Stimme für die AfD manchen jetzt mehr wehtut als eine Stimme für den Piraten und manche wählen die auch wegen ihrem verschrobenen Weltbild, dem die halt dann auch anhängen. Diese Wähler werden wir nicht erreichen, aber die Wählerschaft der AfD setzt sich nicht nur aus solchen Wählern zusammen, sondern auch aus Leuten, die für die Piratenpartei grundsätzlich erreichbar wären und auch diesen Leuten müssen wir ein Angebot machen. Nicht eine inhaltliche Anbiederung, verstehe mich bitte nicht falsch. Wir bleiben bitte schön bei unserer programmatischen Ausrichtung, aber wir hätten zum Beispiel über so eine Idee eines Länderfinanzausgleiches und ich sehe das auf Piratenlinie, weil solidarisch im europäischen Raum, also wenn das keine Piratenidee ist, was dann? Und das hätten wir einfach tun sollen. Michael, ich habe jetzt heute Abend vor allem eines über dich gelernt, dass wenn man dir eine Frage stellt, dann wird diese Frage differenziert beantwortet. Ich merke am Chat, dass dem einen oder anderen vielleicht die Antwort nicht gefällt, aber sie ist auf jeden Fall nicht undifferenziert. Im Pad wird gefragt, du hast letztes Jahr diese Idee, ein Wahlprogramm im Flyer-Format ins Spiel gebracht. Passt jetzt irgendwie eigentlich nicht so ganz zu dem, was wir heute Abend gehört haben. Und glaubst du, dass dieser Ansatz, komplexe politische Positionen auf wenige Worte zu reduzieren, erfolgversprechend ist? Also ich frage mal noch pointierter, hätten wir ein Wahlprogramm in so kurzen Sätzen gehabt, hätte uns das im Wahlkampf irgendetwas verändert? Ja, im Nachhinein kann man da viel behaupten und es lässt sich nicht überprüfen. Zunächst einmal, ich stelle fest, Wahlprogramme werden nicht gelesen. Nicht von denen, die sie beschließen. Das ist leider auch wieder eine Geschichte. Wir haben Teile von Programmen, gerade so dieser massive Wahlprogrammantrag oder wie der genau hieß, dann mit Mehrheit ins Programm reingepackt und kaum jemand hatte ihn vollständig gelesen. Es lesen nicht diejenigen, die diese Programme verteilen und es lesen auch nicht diejenigen, die das in die Hand gedrückt bekommen. Und mein Ansatz oder meine Idee war da einfach mal zu sagen, weniger ist mehr. Wir beschränken uns auf ein paar Aussagen, die dann alle gelesen haben und hoffentlich auch verstanden haben, dieses Beschließen, die dann alle auch an den Infoständen vertreten können, weil es einfach auch überschaubar ist und man sich das in sowas noch reinlernen kann. Und ich habe die Hoffnung, dass dann auch alle unsere Wähler das entsprechend lesen. Ob das erfolgsversprechend gewesen wäre, kann man jetzt viel behaupten. Lässt sich das, was da die Antragsteller um Julia Reda dann einmal beantragt haben für Bochum, ging ja auch in die Richtung, das einfach ein bisschen kurz zu fassen. Vom Ansatz her fand ich das klasse. Die konkrete Ausgestaltung war da nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber das zeigt ja auch, dass andere in diese Richtung denken und wahrscheinlich auch die Probleme, die ich genannt habe, sehen. Man darf gespannt sein. Ich sehe die Katha am Mikrofon. Ja, hallo. Ich wollte mal zu einem ganz anderen Thema eine Frage stellen. Und zwar würde ich gerne wissen, wie du in Zukunft die Stellensituation in der Partei siehst. Ich bin persönlich der Meinung, dass wir ja einfach auch eine Infrastruktur brauchen, auch eine festangestellte Infrastruktur, um langfristig gut arbeiten zu können. Und ja, wo würdest du die größten Notwendigkeiten sehen, bezahlte Kräfte einzustellen? Würdest du bestehende Stellen kürzen wollen? Und wenn ja, welche? Würdest du neue Stellen schaffen wollen? Und wenn ja, welche? Und könntest du dir beispielsweise auch vorstellen, inhaltliche Stellen zu schaffen, die beispielsweise etwas machen wie Monitoring von Bundestagsdebatten oder Diskussionen auf Bundesebene, das ein bisschen zu strukturieren und da den Themenbeauftragten zuzuarbeiten? Oder würdest du sagen, das soll weiterhin ja hauptsächlich ehrenamtlich stattfinden? Und vor allem, wie wirst du ja langfristig die finanzielle Situation der Piratenpartei beurteilen und würdest du da auch Notwendigkeiten sehen, vielleicht hier einen hauptamtlichen Fundraiser einzustellen? Das sind jetzt viele, viele Fragen. Da machen wir jetzt gleich mehrere große Fässer auf. Zunächst einmal, ich bin bei Festangestellten skeptisch, gebe ich ganz offen zu, und das vor dem Hintergrund, den ich gemacht habe in meiner vorigen Partei mit Festangestellten. Wir haben zunächst das Problem, dass wir dort, wenn wir Leute für Tätigkeit jetzt plötzlich bezahlen, den Wechsel von intrinsischer zu extrinsischer Motivation haben, was nicht unbedingt immer gut ist. Wir haben dann auch solche Festangestellten werden ein konservatives Element in einer Partei. Die sind vor allem an der Erhaltung des Status quo interessiert, weil jede Veränderung könnte auch ihren Job, an dem dann der Lebensunterhalt hängt, gefährden. Dass, wenn die jetzt nur sehr kurze Zeit angestellt sind, mag das jetzt kein Problem sein. Aber wenn dann mal jemand über 10 Jahre auf irgendeinem Parteiposten gewesen ist, dann hat er kaum noch eine Chance auf dem anderen Arbeitsmarkt. Diese Effekte waren damals in der ÖDP durchaus beobachtbar, sind wahrscheinlich immer noch beobachtbar. Ich beobachte es nur nicht mehr. Und wir haben natürlich auch immer die Geschichten, wir können es uns auf absehbare Zeit nicht leisten, alle zu bezahlen. Dann haben wir immer ein Nebeneinander von Leuten, die das ehrenamtlich machen und Leuten, die dafür bezahlt werden. Und das ist für beide Seiten immer eine schwierige Situation. Ich sage jetzt nicht, dass ich strikt gegen Festangestellte bin, aber ich sehe auch durchaus diese Nachteile. Und natürlich haben wir auch in der Piratenpartei ein finanzielles Problem. Wir haben insbesondere ein finanzielles Problem, weil wir bei weitem nicht das ausschöpfen, was bei der staatlichen Parteienfinanzierung möglich wäre. Das hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie die staatlichen Mittel verteilt werden. Ich habe damals bei der Schatzmeister-Sitzung in Hamm, das war glaube ich 2010, damals noch in der Rolle als Leiter Bundesgeschäftsstelle zusammen mit Bernd Schlömer, damals noch Schatzmeister, massiv darauf gedrängt, dass die staatlichen Mittel denjenigen Gebietsverbänden zufließen, die über die Eigeneinnahmen sie erwirtschaftet haben, weil bei uns immer das beschränkende Element die Eigeneinnahmen sind und nicht das Stimmenkonto oder die eingeworbenen Spenden. Wir hatten uns damals nicht durchsetzen können, und es gibt einen anderen Verteilungsschlüssel, der eben sehr wenig dazu motiviert, die Eigeneinnahmen zu erhöhen, weil die staatlichen Mittel darauf nur zu einem sehr geringen Teil dem jeweiligen Landesverband oder dem jeweiligen Gebietsverband zufließen. Und solche Sachen, wie das jetzt der PESHOP aufgelöst werden soll, ist hier eine direkte Folge dieses aus meiner Sicht nicht zweckmäßigen Beschlusses. Vor diesem Hintergrund wäre es auch eine Idee, diesen Verteilungsschlüssel zu ändern und darüber mittelfristig unsere finanzielle Situation zu verbessern. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das Auswirkungen haben wird, und zwar in die richtige Richtung. Die Frage, Festangestellte für inhaltliche Arbeit, kann ich mir vorstellen, für kommunale Ebene, wo die Leute ehrenamtlich und neben einem Job tätig sind. Das ist etwas, womit wir in der ÖDP auch gar nicht so schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass dort eine Stelle für die kommunale Ebene, wo die Probleme in vielen Kommunen auch ziemlich parallel laufen, dass dort einfach fertig gut formulierte und fachlich fundierte Anträge ausgearbeitet werden oder geschaut werden, wo sind schon gut Anträge ausgearbeitet und die einfach allen anderen Kommunalparlamentariern weitergeleitet werden, dass dort auch eine gewisse rechtliche Beratung stattfindet, dass dort Piratenabgeordneten geholfen wird, wenn das jeweilige Rathaus versucht, die mal wieder über den Tisch zu ziehen. Sowas macht durchaus Sinn, muss aber auch irgendwie finanziert werden. Was auch Sinn machen würde, wäre sowas, auch das ist eine Geschichte, die ich aus meiner vorigen Partei gelernt habe, sowas wie eine Bundesaktionszentrale, das einfach jemand wirklich über aktuelle politische Entwicklung drüber schaut und dann auch mit ein bisschen Routine und Erfahrung dann die entsprechenden Aktionen anleiert. Durchaus alles sinnvoll, aber natürlich auch ganz klar, sowas muss irgendwo bezahlt werden, und wir schwimmen derzeit wirklich nicht im Geld. Und ich bin mir relativ sicher, das sagt mir mein Bauchgefühl, und da kann ich mich meistens bei solchen Sachen drauf verlassen, dass wenn wir nach der Wahl einen Kassensturz gemacht haben werden, werden wir ein ziemlich böses Erwachen haben. Und Moment. So, ich muss einen Schluck Wasser nehmen, weil die Stimme langsam versagt. Dann werden wir ein paar sehr unpopuläre Maßnahmen treffen müssen, vermute ich mal. Also mit so einem Teaser kannst du jetzt deinen Satz nicht aufhören. Doch kann ich, gehört zu mich zur Ehrlichkeit in der Politik, dass wir auch da nicht drumherum reden, und man wird auch nicht als Vorstand gewählt, um nur immer die angenehmen Entscheidungen zu treffen, und ja, das sehe ich sehr unillusorisch. Ja, ich hätte jetzt gehofft, dass du uns ein bisschen was über solche unangenehmen Maßnahmen erzählst. Aber wir haben noch einen Komplex Transparenz, den haben wir vorhin schon angesprochen. Was verstehst du denn unter Transparenz, und was würdest du da anders machen, als Vorstände bisher möglicherweise getan haben? Und beziehungsweise, wie bewertest du das, was da im Moment gerade stattfindet? Also ich habe ja schon eingangs gesagt, das Aufkündigen der öffentlichen Vorstandssitzungen war für mich so dann der letzte Schubser, die Kandidaturseite zu formulieren, weil ich finde, das geht jetzt nun gar nicht mehr. Wobei es bringen auch keine öffentlichen Vorstandssitzungen etwas, wo vorher schon die Beschlüsse feststehen, wo man in irgendwelchen geschlossenen Mailinglisten schon längst diskutiert hat und dann nur noch formal den Beschluss absegnet oder irgendwie noch für die Öffentlichkeit, ähnlich wie bei einer Parlamentsdebatte, so ein bisschen Diskussion macht pro forma, ein paar Argumente zu den Zuhörern vorwirft, aber letztlich Theater spielt. Das ist nicht das, was ich haben möchte, und ich bin stark für Mut zu Transparenz und auch dort, wo sie uns auf dem ersten Blick schaden könnte. Also ich war dort Oder muss sagen, bin da bildlich gesprochen auch vom Saulus zum Paulus geworden. Ich habe damals im Vorfeld der Abgeordnetenhauswahl 2011 dazu plädiert, dass wir eine Ausschreibung machen, eine nicht öffentliche, über Wahlkampfkonzepte und dieses Wahlkampfkonzept dann erst nach der Wahl öffentlich machen. Bin damals von Björn ziemlich zusammengefaltet worden, so nach dem Motto, natürlich machen wir das voll transparent und jeder kann im Wiki nachlesen, welche strategischen Gedanken wir uns machen. Und ich muss im Nachhinein sagen, okay, Björn hatte recht, ich hatte Unrecht. Es hat uns auch kein bisschen geschadet. Berlin war auch die Initialzündung für unsere großen Erfolge. Wir können das machen, das schadet uns nicht, das nützt uns. Es gibt so einige Geschichten, wo man durchaus mal sagen kann, okay, wir machen es nicht gleich als voll transparent, so wie es zum Beispiel in Liquid Feedback auch so die Sache gibt, die Abstimmungsergebnisse sind nachvollziehbar, aber erst ab dann, wenn die Abstimmung beendet ist. Sowas kann auch sein bei Sachen, irgendeine Aktion, die einen Überraschungseffekt braucht. Wir legen die ganze Vorbereitung offen, aber erst dann, wenn die Aktion gelaufen ist und dann kann die Presse, während sie über die Aktion berichtet, auch gleich nochmal ein bisschen da in unserem Wiki stöbern und unsere taktischen Überlegungen dazu nachlesen. Sowas kann man auch machen, aber der Default sollte sein, die eigentliche Diskussion, wo wir erst die Meinungs- und dann die Willensbildung machen, die ist öffentlich, wird im Mumble oder gestreamt, wird eben nicht nur parteiöffentlich, sondern wirklich der ganzen Welt öffentlich gemacht. Das macht auch einen erheblichen Charme der Piratenpartei aus und die Erfahrung zeigt erkennbar, dass es uns nicht schadet. Das schließen sich jetzt zwei ganz natürliche Fragen an, die ich dir vielleicht im Zusammenhang auch stellen möchte. Die erste ist, in letzter Zeit sind ja noch ein paar heute in der Twitter-Timeline unübersehbare Bufo-Beschlüsse mit finanzieller Wirkung gefasst worden, wo es insgesamt, glaube ich, um über 20.000 Euro ging, denen dann ja diese öffentliche Debatte nicht vorangegangen ist. Und es gibt auch eine Reihe von Einzelbeschlüssen. Das dient natürlich zur Beschleunigung von Verfahren, was ja unter Umständen auch sehr, sehr wichtig sein kann, hat aber auch wieder das Problem, dass möglicherweise eine Diskussion nicht geführt wird oder in einer nicht nachvollziehbaren Weise geführt wird. Wie stehst du zu diesen beiden Phänomenen und wie würdest du in einem potenziellen nächsten Vorstand darauf hinwirken, dass mit Entscheidungsfindung dann konkret umgegangen wird, gerade in Bezug auf diese beiden Sachen, Umgang mit für Piraten vergleichsweise viel Geld oder mit Einzelbeschlüssen? So, also diese Geschichten, diese Beschlüsse über die finanziellen Ausgaben waren, soweit ich das beurteilen kann, nicht so dringend, als dass man nicht eine parteiöffentliche Diskussion hätte führen können. Sie waren auch nicht irgendwie von strategischer Bedeutung, dass man einen Grund gehabt hätte, das jetzt erst einmal nicht öffentlich zu machen. Also das hätte ich gerne deutlich anders. Zum dem Thema mit den Einzelbeschlüssen. Nach unserer Satzung haben wir eine Gesamthandsverantwortung des Vorstandes, also jedes Vorstandsmitglied ist quasi für alles verantwortlich, was im Vorstand läuft. Das entspricht nicht dem, dass dann in gewissen Ressorts einzelne Vorstandsmitglieder entscheiden. Dass das passiert, kommt einfach daher, dass die sonst ihrer Arbeit nicht Herr werden. Dann ist es aber meiner Ansicht nach der falsche Ansatz. Dann ist so eine Tätigkeit einfach an Beauftragte auszulagern, wo dann der Gesamtbufo für ein Aufgabenfeld einfach ein oder mehrere Beauftragte findet. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass es für die Koordination der Beauftragten dann auch wieder Beauftragte gibt, die dann vom Bundesvorstand entsprechend nach Ausschreibung ernannt werden. Ich habe dazu sowohl im Landes- als auch im Bundesliquid mal entsprechende Innis gestartet. Die sind auch beide mit einer großen Mehrheit durchgegangen. In der Praxis hat sich dann mal wieder gar nichts geändert, aber vielleicht besteht ja im nächsten Vorstand eine gewisse Einsicht, dass das doch mal ein Ansatz sein könnte, zumindest als Experiment, um mal zu schauen, wie es dann performt. Und wie vorhin gesagt, das Experiment ist ein wissenschaftlich anerkanntes Verfahren zur Gewinnung von Erkenntnissen. Und wenn es völlig schief geht, dann sind wir wenigstens um eine Erfahrung reicher. Und die oft genannten Beschlüsse über den Kauf von Briefmarken, das ist auch schon falsch, wenn das ein einzelnes Vorstandsmitglied macht. Das kann völlig autonom die Bundesgeschäftsstelle machen oder wenn es irgendwo anders anfällt, der entsprechende Beauftragte. Ich suche gerade nach einem sinnvollen Anschluss. Bitte um eine Sekunde Bedenkzeit. Suche, denn ihr werdet finden. Ja, lass uns mal über den ABPT reden. Da fragt der Robert gerade, da gibt es verschiedene juristische Auffassungen, um die Notwendigkeit zum Beispiel einer schriftlichen, also einer Einladung in Briefform, der damit verbundenen Kosten und auch der Kosten für die Ausrichtung des Parteitages insgesamt. Hast du da zu diesem Komplex eine Meinung? Und wenn ja, würdest du sie mit uns teilen? Ja, eine Meinung habe ich natürlich. Ich weiß jetzt nicht, wie gut meine Faktenkenntnis in diesem Fall ist. Ich habe gehört, diese Sache mit der schriftlichen Einladung kommt auf die Initiative von Landesvorständen zustande, die nachgefragt haben, der Bundesvorstand möge denn die Satzungsregelung gründlich prüfen. Der Bundesvorstand hat dann entschlossen, okay, wir machen das entsprechend mit Briefen und diese Landesverbände können ja mal das Porto zahlen. Ob so ein Prüfauftrag dahingehend zu verstehen ist, dass man auch im Erfolgsfall dann gleich die Kosten übernimmt, sei ja mal dahingestellt. Also wenn das tatsächlich so gelaufen ist, wie es mir dargestellt worden ist, dann mache ich da mal ein großes Fragezeichen dran. Zum Kosten des Parteitags insgesamt, klare Geschichte, den wird die Partei tragen müssen. Das ist blöd. Dafür wollen wir dann wahrscheinlich keinen Parteitag im November machen. Also Gesamtbetrachtung jetzt nicht so der große Schaden, weil wir hätten ohnehin in diesem Jahr noch einen gemacht. Das ist ein bisschen früher. Ja. Dafür ist er, wie ich hier lese, gerade relativ teuer, aber ich glaube, dazu hast du was gesagt. Das sind auch Leute an den Mikrofonen. Darf ich dazu ergänzen, fragen? Ja, bitte frag was dazu ergänzend, aber Captain Ledus Frage passt im Moment hier noch nicht ganz rein. Ja, den Postversand hast du angesprochen, das gilt vielleicht noch zu klären. Es war in Diskussion mit den Landesvorsitzenden, eine Einladung mit dem LAVO Bremen zu machen, gemeinsam, also die kommissarische Vertretung mit dem LAVO. Hast du dazu eine Info oder eine Auffassung? Nächster Punkt wäre Satzungsänderungen zur Struktur des Bundesvorstands, die den ABPT betreffen. Hast du dazu eine Meinung? Und wie sieht es grundsätzlich mit der Tagesordnung aus? Siehst du das kritisch, wie der Bufo das veranlagt hat, auch in Bezug auf den Austausch der Antragskommission? Ja, zu vielen Dingen habe ich natürlich eine Meinung. Zunächst einmal bei manchen Geschichten halte ich es wie Konrad Adenauer, keine Experimente. Bei Geschichten, wo man eigentlich nichts gewinnen, sondern immer nur verlieren kann, geht man auf Nummer sicher. Es ist überhaupt kein Problem zu sagen, okay, die rechtliche Situation wird verschieden ausgelegt. Wir machen eine gemeinschaftliche Einladung von dem dienstältesten Landesverband und dem Bundesvorstand und gehen da auf Nummer sicher. Dementsprechend würde ich auch verfahren bei dem Thema Satzungsänderungen. Wenn wir eine Satzungsänderung machen, die Zusammensetzung des Vorstandes tangiert und wählen dann auf Grundlage der neuen Satzung einen Vorstand und irgendjemand ficht das erfolgreich an, haben wir das nächste große Problem. Von daher wäre meine Wunschlösung, Parteitag entscheidet mit Mehrheit über entsprechende Tagesordnung. Diese Sachen werden nicht vor der Vorstandswahl entsprechend behandelt. Ersatzweise ist dann hoffentlich eine Sperrminorität von ein bisschen mehr als ein Drittel so klug, einfach alle Satzungsänderungsanträge mit Nein zu bescheiden, dann kriegt keiner eine Zweidrittelmehrheit und dass wir da auf Nummer sicher gehen. Die jetzige Zusammensetzung des Vorstandes gefällt mir explizit nicht. Ich war überhaupt kein Freund von diesem Satzungsänderungsantrag, der da in Bremen durchgegangen ist, habe den Düsi dafür auch kräftig zusammengefaltet, dass er das so gut vertreten hat. Übrigens, ohne dass er so wirklich verstanden hat, was da überhaupt drin gestanden ist. Aber nun ja, sowas kommt auch vor. Aber es ist eine Satzungsregelung, mit der wir arbeitsfähig sind. Und sie richtet keinen großen Schaden an. Wir können den nächsten Vorstand mit dieser Satzungsregelung wählen und dieser nächste Vorstand kann auch erfolgreich sein. Das liegt jetzt nicht an der Satzungsregelung, dass das mit den jetzigen Piraten im Vorstand nicht geklappt hat, sondern mit der besonderen Konstellation, die wir da zusammen gewählt haben. So, gibt es noch Fragen, die ich dazu beantworten müsste? Und zwar vieles von der Diskussion, die du jetzt so angeschnitten hast und die ja auch zu starken persönlichen Attacken geführt hat in letzter Zeit, geht ja darauf zurück, dass unsere Satzung historisch verwachsen ist und teilweise Dinge mit doppelt und auch notfalls zweimal unterschiedlich regelt oder sehr, sehr feine Unterschiede sind, lade ich für das ein, lade ich für jenes ein und dann so blöde Formulierungen wie Schriftform oder sowas gewählt werden, wo man gar nicht weiß, was da wirklich mit gemeint ist. Brauchen wir eine Satzungsreform und einfach mal eine richtige Satzungskommission, die da mal drüber bürstet, das alles irgendwie eindeutig macht? Ja, also wir evaluieren ja gerade auch die weniger gängigen Teile der Satzung und stellen dabei fest, dass die noch nicht so ganz optimal sind. Von daher als Satzungsreform bin ich sofort dafür, ob wir da eine Kommission, das würde ja dann auch heißen, die müsste gewählt werden. So läuft das zumindest in anderen Parteien. Dazu müsste erstmal die Satzungskommission in die Satzung geschrieben werden und dann die Wahl ist ja auch wieder Aufwand, müsste dann ja wahrscheinlich über den Bundesparteitag, solange wir den BEO noch nicht wirklich am Laufen haben, wobei die Offline-Geschichte, damit könnten wir es ja machen, aber die Satzungsänderung müsste wenigstens auf dem Bundesparteitag laufen. Ja, weiß ich nicht, ob wir unbedingt diese Kommissionen immer haben müssen oder ob wir nicht sagen, okay, allgemeines piratiges Mandat, wer sich berufen fühlt, die Satzung zu machen, der macht das oder ruft auf zur Teilnahme einer AG. Das kann man ja auch mal vom Vorstand so ein bisschen anschubsen, aber dann sollen die alleine laufen. Ich glaube, die Piratenpartei ist in der Vergangenheit sehr gut damit gefahren, nicht alles gleich tot zu formalisieren zu wollen. Und wir sollten dieses Erfolgsrezept nicht ohne Not wieder in der Versenkung verschwinden lassen. Leonie. Ja, ich habe eine einfache, kurze Frage. Da ich dich jetzt nicht so kenne und in letzter Zeit immer mal wieder Skandälchen aufkochten, weil irgendwer mit irgendwem verheiratet war oder für irgendwen arbeitete. Hast du irgendwelche engeren Beziehungen zu den anderen WUFO-Kandidaten, zu irgendwem davon? Also Arbeitsverhältnisse, bester Freund, Mitbewohner, Frau oder so? Nein, ich gehöre auch zu denjenigen, die Privatleben und Partei sehr, sehr strikt und auch Partei und Beruf ziemlich strikt voneinander trennen, auch schon in meiner vorigen Partei und das hat sich sehr gut bewährt. Danke. Gut. Ja, ich breche den roten Faden. Ich weiß gar nicht genau, welche Frage ich nehme. Ich gehe einfach mal zu Stiftungsgeschichten. Ich habe da reingeschrieben, Pyra e.V. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt. Das ist ja ein Verein, ein Think Tank vielleicht, die sich politisch engagieren, die aber nicht ideologiefrei sind aus meiner Sicht, die sehr in eine Richtung auch gehen. Wie siehst du diese die Peira-Geschichte und auch allgemein parteinahe Stiftung? Und wie gehst du mit Ideologien ein, die so eine Stiftung möglicherweise mit an die Partei herantragen wollen, unter dem Denkmantel eines Vereins oder einer Stiftung? Ja, ich würde weggehen von dem Wort ideologiefrei, ob man das ist oder nicht, als Partei sind wir im Sinne der Definition immer irgendwo ideologisch. Der Begriff der Wahl müsste dogmatisch bzw. undogmatisch sein. Wir sollten eine undogmatische Partei sein. Peira e.V. Habe ich jetzt zwar schon ein bisschen auf dem Schirm, habe da mal so eine Matinee im Video, in der Videoaufzeichnung nachgeschaut, war auch damals dabei, als das Maha und Alexander Spieß auf der Open Mind vorgestellt haben gerade von diesen beiden Piraten halte ich persönlich auch sehr viel, kann mir schwer vorstellen, dass etwas, wo die maßgeblich mit dabei sind, in eine grundsätzlich völlig falsche Richtung laufen sollte. Halte die auch für Leute, die nicht an die Ränder des Spektrums zu verorten sind, von diesem Spektrum, was wir Piraten abbilden. Und von daher hätte ich jetzt sehr wenig Probleme, wenn Peira erstmal eine größere Rolle spielen könnte und einfach mal unter Beweis stellen, dass es gute Dinge voranbringt. Man muss solche Sachen einfach auch mal laufen lassen und schauen, was dabei rauskommt. Das Problem der parteinahen Stiftung stellt sich de facto nach der nächsten Bundestagswahl hoffentlich wieder, nämlich dann, wenn wir dort über 5% erreicht haben und eine Fraktion im Deutschen Bundestag haben. Na, dann frage ich gleich die Gegenfrage. Was hältst du denn vom Frankfurter Kollegium? Ja, das halte ich als einen Versuch und wie ich vorher gesagt habe, das Experiment ist ein wissenschaftlich anerkanntes Verfahren zur Gewinnung von Erkenntnissen und meine Erkenntnis daraus war jetzt nicht so ganz erfolgreich. Ich will nicht diesen Vorwurf der Intransparenz führen. Die ganz frühen Vorbereitungen waren zwar jetzt nicht öffentlich, aber das muss durchaus möglich sein, solche ersten Überlegungen auch zu machen, ohne alle einzubinden. Und dann die Ankündigung hat ein bisschen Geschmäckle, dass er gleich ganz öffentlich statt erstmal parteiöffentlich gemacht worden ist, das hätte ich mir etwas anders gewünscht, aber das ist jetzt nicht so der ganz große Fehler. Und die Veranstaltung wurde dann ja auch gestreamt und ja, das ist so auf dieses Gleis gekommen, wir machen so deutsches Vereinswesen, wir diskutieren erstmal eine Satzung und dann wählt man Vorstand und von den eigentlichen Zielen des Vereins ist dort zumindest auf der Videoaufzeichnung, die ich mir dann mal angeschaut habe, wenig rübergekommen. Von daher habe ich so meine Zweifel, ob daraus nochmal was wirklich Erfolgreiches wird oder ob man nicht eher sich eingestehen sollte, okay, da ist man irgendwie, bildlich gesprochen, mit dem falschen Fuß aufgestanden, das hat sich irgendwie totgelaufen, tun wir das in alle Stille beerdigen und ich halte es durchaus für denkbar, dass wir die Strömung in der Partei ein bisschen deutlicher und etwas formalisierter manifestieren, habe dazu auch meine Liquid Feedback INI gemacht in den letzten Wochen. Die müsste bei Satzung und Parteistruktur so ziemlich oben, weil als letzte sein, wenn man nach den Angenommenen geht, ist aber eigentlich zu knapp angenommen worden, als dass man das weiterverfolgen könnte, ohne erstmal die große Diskussion zu führen. Der Robert steht immer noch am Mikrofon. Würde aber trotzdem bitten, die zahlreichen Fragen, die im Moment ausschließlich dazu dienen, negative Emotionen über den alten Bufo abzuladen, zugunsten von Fragen, die sich mit dem neuen Bufo auseinandersetzen, zurückzustellen. Eddie. Ja gut, ich habe jetzt eine Frage, die hat nichts mit dem WUFO zu tun. Ich hätte mich mal gern gewusst, wie man denn, mit welchen Erwartungen man denn von der ÖDP zu den Piratenpartei wechselt und was der an für sich die Erwartung an dem Wechsel ist, weil eine ÖDP ist mir ja bekannt als Partei, die dann auch sehr oft auch mit so gerade so eine Verbotskultur hat. Das habe ich etwas anders wahrgenommen. Natürlich gibt es auch in anderen Parteien, auch natürlich in der ÖDP, die verschiedenen Strömungen, durchaus eine nicht ganz kleine liberale Strömung. Und letztlich habe ich mich auch schon damals als in der Wolle Liberaler, in der Wolle gefärbter Liberaler gesehen, oder genauer gesagt Sozialliberaler, nicht Wirtschaftsliberaler. Und die Erwartungen waren, wie vorhin ausgeführt, dass ich die Themen, an denen ich wirklich hänge und ja, zugegeben, das ist jetzt nicht unbedingt in der Netzpolitik, auch wenn ich die klar als sehr wichtig erachte und wenn ich als derjenige, der primär in der IT Geld verdient, da auch eine gewisse Affinität habe, aber meine eigentlichen Projekte waren damals Grundeinkommen und eben so eine Geschichte, was hier in der Piratenpartei jetzt unter dem Namen Liquid Feedback realisiert ist, und bin dort eben nicht besonders weit gekommen und habe gesehen, dass ich in der Piratenpartei noch gar nicht mal mehr offene Türen einrennen muss, sondern mich daran beteiligen kann. Wo du gerade Verwaltung ansprichst, bist du mit dem existierenden Verwaltungspiraten gut vernetzt, so bundesweit auch? Das hängt ab von der Definition von gut vernetzt. Ich würde es eigentlich so nicht formulieren. Ich habe natürlich dort Anknüpfungspunkte, zum Beispiel über meine Beauftragung für die Bundesparteitage. Da wird viel mit den Finanzen gemacht. Die Bundesparteitage sind ja der größte Kostenblock, auch wenn die Abrechnung jetzt eher Florenz macht. Wir haben dann die Akkreditierung jedes Mal vor Ort. Aber eine wirklich gute Vernetzung würde anders aussehen. Aber nachdem zum Beispiel Swanhild, wahrscheinlich auch andere, aber ich kenne die Namen dann nicht, so meine Kandidatur auch unterstützt hat auf der Wiki-Seite, gehe ich mal davon aus, dass die mich nicht strikt boykottieren werden. Das wäre ja zu hoffen. Hat noch jemand eine Frage zum Thema Amtsführung? Ja, ich habe noch eine. Das ist die letzte, die ich eingetragen habe. Darf ich? Bitte nicht die Zeile 31, alle anderen gerne. 29 wäre meine Zeile. Ja, ja, mach mal. Das ist doch gut. Ja, das ist eine Frage, die ging, glaube ich, auch an Bernd TH schon vorgestern oder sowas. Und zwar zu den Ländern versus Bund. Bundestagswahlkampf und Europawahlkampf. Du hast das bestimmt mitbekommen. Da gab es speziell zum Europawahlkampf eine längere Diskussion zur Strategie. Beim Bundestagswahlkampf haben die Gruppen SG Strategie und SG Gestaltung überhaupt nicht harmoniert. Und im Endeffekt gab es sehr scharfe Diskussionen zwischen den Ländern eben und dem Bund mit seinen Beauftragungen für die SG Gestaltung. Würdest du da im Nachgang irgendwas anderes machen, möglicherweise auch Beauftragungen lösen? Also wenn wir eine SG-Gestaltung und eine SG-Strategie haben, die nicht korreliert arbeiten, dann ist zumindest die SG-Strategie überflüssig. Letztlich ist dann natürlich auch immer die Frage, welche Personen sind zum Beispiel diskutieren über die Strategie, welche Erfahrungen haben die, sind es einfach nur die, die meinen, sie sind da jetzt befähigt, ohne dass sie das irgendwann einmal nachgewiesen haben. Ich war sicher nicht derjenige, der am engagiertesten im Bundestagswahlkampf war, aber ich habe durch so ein paar Geschichten, Wahlkampfauftaktveranstaltung, Wahlparty oder so auch mit eher denjenigen, die da zentral organisiert haben, so leichte Anknüpfungspunkte gehabt und war damals und bin es auch heute noch nicht vollumfänglich überzeugt, dass da wirklich die besten Leute, die wir diesbezüglich hatten, über die Strategie befunden haben. Naja, der Hintergrund war, ich spreche da speziell darauf an, dass es viele Diskussionen zum Beispiel zu dem Design der Plakate gab, aber dann nur zwei Vorstellungsrunden gab von Incredible, der es dann verkauft hat hinterher und da größere Unzufriedenheit in den Ländern eben entstand. Und darauf zielte die Frage ab. Ja, also diese Konstellation, dass ein Vorstandsmitglied auch gleichzeitig das Design macht und über sein eigenes Design entscheidet, in Kombination mit, wir haben zur Einzelverantwortung der Vorstandsmitglieder und man quatscht anderen Vorstandsmitgliedern nicht so in ihr Ressort rein, ist eine Konstellation, die nicht zwingend zu guten Ergebnissen führen muss. Okay, vielen Dank. So, jetzt haben wir noch eine Frage von Gero und ich hoffe, Birgit wird was zum Themenkomplex Agen fragen, ansonsten würde ich das nochmal ansprechen. Gero. Ja, danke. Die Frage ist ein bisschen geschoben worden. Ich nehme in der Partei zwei Strömungen wahr. Eine hätte gerne verwaltende Vorstände, eine vertretende Vorstände. Du hast eben gesagt, du hättest gerne einen inhaltlich nicht arbeitenden Vorstand, was eine Aussage ist, die ich so noch nicht gehört habe, die irgendwo gefühlt dazwischen liegt. Mich würde sehr interessieren, wie du das aus dem Paragraph 9a Absatz 2 ableitest, wo eigentlich sehr klar drinsteht, was Vorstände in der Piratenpartei sind. Schließt sich sofort die zweite Frage an. Wenn du das anders siehst als dieser Paragraph, möchtest du die Satzung an dieser Stelle ändern? Also inhaltlich nicht arbeitende Vorstände heißt letztlich, dass das nicht so läuft wie in den klassischen Volksparteien. Der Vorstand macht die Programmarbeit und die Parteitagsteilnehmer dürfen irgendwie noch Änderungsanträge darüber abstimmen. Das ist nicht die Geschichte, wie ich es haben will, auch so wie ich es lese, nicht die Situation, wie sie die Satzung sieht. Vor diesem Hintergrund, also dieser Begriff inhaltlich nicht arbeitende Vorstände ist in Abgrenzung zum Thema politischer Vorstand, weil natürlich ist ein Vorstand in einer politischen Partei politisch. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es anders sein könnte. Und wenn wir sagen, wir wollen unpolitische Vorstände, meinen wir wahrscheinlich in Wirklichkeit, wir wollen inhaltlich nicht arbeitende Vorstände, aber wer sollte sonst die Partei nach außen vertreten? Wir können nicht irgendwie einen kompletten Bundesparteitag in eine Talkshow setzen oder so. Und natürlich sind auch zum Beispiel Entscheidungen über ein Budget, über wo geben wir Geld aus, wo haben wir dafür nichts mehr übrig, sind natürlich sehr politische Entscheidungen. Also um den Satz von vorher nochmal aufzugreifen, diesen verwaltenden Vorstand halte ich, oder diesen rein verwaltenden Vorstand, natürlich verwaltet ein Vorstand auch, aber diesen rein verwaltenden Vorstand halte ich einfach für eine Lebenslüge der Piratenpartei. Ja, den haben wir ja so auch nicht in der Satzung stehen. Ich überlege gerade, wie ich da nochmal nachfragen kann, damit wir dann auch da zum Punkt kommen. Also konkret wählen wir ja Vorstände, weil wir denen im Zweifel auch unterstellen, dass sie eine Mehrheitsmeinung der Partei vertreten. Ich finde es an der Stelle komisch, dass wir denen dann auch überhaupt keine inhaltliche Arbeit zugestehen wollen. Das ist das Problem, was ich mit der Aussage habe. Deswegen die Frage. Stopp, da hättest du mich missverstanden. Natürlich dürfen Vorstände auch inhaltlich arbeiten, wenn sie überhaupt die Zeit noch dafür finden. Ich bin da eher skeptisch. Die Sache ist, wie ich das meine, ist, dass das erstens mal nicht ihre Aufgabe oder nicht ihre Hauptaufgabe ist und dass die Programmarbeit anders organisiert ist, nämlich bottom-up und nicht top-down. Und in anderen Parteien ist sie top-down organisiert und es ist Aufgabe der Vorstände, inhaltlich zu arbeiten und zum Beispiel den nächsten Leitantrag zu erarbeiten. Okay, danke. Nahtlos daran anschließt sich bestimmt die Frage von Birgit. Ganz genau. Ich habe eigentlich zwei Fragen an dich. Die erste Frage wäre, glaubst du, dass unsere AGs irgendeinen anderen Status brauchen, in der Satzung verankert werden müssen, eine Geschäftsordnung brauchen, was auch immer? Und die zweite Frage, wie stehst du zur Idee der Themenbeauftragten? So, zunächst einmal zu den AGs. Wir haben in der Vergangenheit diese AGs sehr wenig formalisiert. Da gibt es AGs, die sehr ordentlich arbeiten. Es gibt AGs, die eingeschlafen sind. Dann gibt es AGs, die scheinen Ein-Mann-Satire-Projekte zu sein, wie die AG Sportdynamit Fischen, und alles kann wunderbar nebeneinander existieren. Das macht meiner Ansicht nach auch ein bisschen den Charme unserer Partei aus und entspricht auch so meinem Ansatz von Leben und Leben lassen. Ich hätte jetzt gesagt, wenn AGs ordentliche Programmanträge machen, dann werden die mutmaßlich auch irgendwann mal bei einem Bundesparteitag drankommen, oder wenn wir dann hoffentlich endlich mal so ein Tool haben, werden wir dieses Nadelöhr Bundesparteitag dann umgehen können und es über so ein Tool abstimmen können, also auch verbindlich abstimmen können. So dass man nicht darauf angewiesen ist, dass bei irgendwelchen Lime-Survey-Umfragen genügend Werbung für den eigenen Antrag gemacht worden ist. Wobei mir das völlig egal ist, ob diejenigen, die einen Antrag ausgearbeitet haben, sich jetzt AG nennen oder nicht AG nennen, oder ob das nur eine einzelne Person ist. Wichtig ist, dass der Text was taugt, und wir brauchen irgendwo auch die Diskussionsmöglichkeit, damit wir wirklich ernsthaft über einen Text auch diskutieren können und dort auch Schwachstellen finden, weil oft ist es auch sinnvoll, Dinge nicht gleich beim ersten Mal durchzuwinken, sondern sehr gezielt nach Schwachstellen zu suchen, damit Texte auch nochmal überarbeitet werden, nochmal besser werden. Die Sache mit den Anregungen in Liquid Feedback bildet das schon einmal gar nicht schlecht ab. Allerdings fällt dort ganz massiv die Möglichkeit, Argumente gegeneinander abzugleichen und auszutauschen. So, zum Thema der Themenbeauftragten. Das war ja ursprünglich so gedacht, dass dort, wo sich die inhaltlich arbeitenden Piraten zu einem bestimmten Thema, ob das jetzt eine oder mehrere AGs sind, gemeinsam auf eine Person einigen können, wird ein Themenbeauftragter eingerichtet, der dann auch Ansprechpartner ist, zum Beispiel für die Pressearbeit. Wenn das so läuft, ist das schon einmal eine sehr schöne Sache. Wenn wir so weit gehen, dass wir sagen, die Themenbeauftragten werden eigentlich Themensprecher und haben die Legitimation, ohne Genehmigung vom BUFO da nach außen Statements rauszuhauen, dann hätte ich die gerne irgendwie abgestimmt. Von daher bin ich gar nicht so unglücklich, dass wir jetzt derzeit nicht die SMV-Anträge irgendeinen angenommen haben, sondern tatsächlich den BIO, wo es auch eine dezidierte Offline-Komponente gibt, so dass wir auch Personenwahlen machen könnten. Das würde die Möglichkeit eröffnen, wenn wir das wollen, auch solche Themen dann über solche Themenbeauftragten über eine solche Wahl dann auch zu Themensprechern zu machen. Okay, vielen Dank. So, wir nähern uns der 3-Stunden-Grenze. Auch bei ausführlichen Antworten eines Kandidaten ist das, glaube ich, die natürliche Standfestigkeit eines Podcast-Hörers. Gibt's noch Fragen? Stelle fest, es gibt keine Fragen mehr. Die Fragen, die sich eher auf den aktuellen Bundesvorstand bezogen haben, aus dem Pad, würde ich ungern heute noch diskutieren. Und bedanke mich deswegen bei dem Michael für seine bewundernswerte Standzeit und bei den 96 Zuhörern, wobei wir natürlich parallel dazu irgendwie Holland-Spanien 5:1 berücksichtigen muss. Danke auch an die Podcast-Hörer und einen wunderschönen guten Abend. Ja, der Dank geht natürlich auch an dich. Vor allem, ich mache das ja nur heute, du machst das jeden Abend. Da ist die Standfestigkeit viel bewundernswerter. Herzlichen Dank. Dafür müsst ihr euch mit mir auf jeden Fall im nächsten Bundesvorstand auseinandersetzen. Und damit bitte ich die Aufnahmen zu beenden. Dankeschön. Auch an die Aufnehmenden nebenbei, die da jeden Abend echt einen machen, immer da sind und so weiter und da Dingen dann hochladen. Und an die WAKO, die jetzt... Oh nee, jetzt macht das aus. Und an die WAKO, die es natürlich dann wieder ins Krähennest packt. Ganz, ganz lieben Dank.